Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Ende des Jahres Abschlusscasts und zwar der Liste von gut und schlecht. Und da ich das natürlich nicht alleine machen möchte, habe ich mir wieder mal meine zwei Kollegen dazu geholt, die immer noch im selben Call mit mir sitzen. Und zwar einmal der Markus. Hi. Und der Jürgen. Servus. Dieses Jahr war, wie gesagt, schon ein fantastisches Jahr für Videogames. Wir haben unglaublich viel gespielt. Meine Top-Liste besteht aus 10, meine Bad-Liste besteht nur aus 9, weil ich tatsächlich nicht so viel, ich habe zwar viel Schrott angespielt, sogar bei durchgespielt. Bei mir besteht die Flop-Liste nur aus 5. Siehst du, ich bin wir bei haben 10, auch, 10. Wir haben gut gespielt, Markus anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem besten Game auf Platz Nummer 10 der besten Spiele des Jahres. Und dann fange ich direkt an, würde ich sagen. Und zwar Everspace 2. Kennt ihr Everspace eigentlich? Ja, eins kenne ich. Zwei nicht. Eins kennst du. Zwei ist wie Freelancer damals. Kannst tatsächlich sagen, du hast riesengroße Universen, durch die Gegend fliegen kannst. Kannst Missionen erfüllen. Die Story ist sehr gut geschrieben für so ein Game. Oder du kannst auch einfach halt Kurs setzen und im Weltall chillen. Kannst du auch machen, ja. Oder du kannst durch die Gegend fliegen, Zeug einsammeln, den du Asteroiden abschießt und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Die Story ist gut geschrieben. Für so ein Game ist es wirklich geil. Ich hätte Unmengen an Spaß damit und deswegen ist es auch mein Platz Nummer 10. Kommen wir zu Markus. Was ist dein Platz Nummer 10 der besten Games? Da möchte ich nur vorher noch einmal einschieben, dass ich es strukturieren kann. Wann darf ich meine Honorable Mentions reinschieben? Vorm ersten dann? Vor machen Platz 1 machen, ja. Würde ich sagen, ja. Ja, nee, weil ich habe ja noch welche, da ich ja vorher noch unentschlossen war. mein Platz 10 bei Top ist tatsächlich noch gar nicht so lange draußen. Ich habe es auch noch nicht durch, weil diese Kampagne doppelt so lang ist wie beim Vorgängerteil. Dungeons 4. Ich liebe es, wie cringe es ist. es hat so cringen Humor, der ist so flach. Also wirklich. Selbst ein Brett ist dagegen eine Hügellandschaft. Eieiei. Und ich stehe total drauf. Wenn man diese schlechten Wortwitze nicht mag, bitte haltet euch fern davon, weil ihr werdet es hassen. Es kommen gefühlt alle 2 Minuten irgendein schlechter Spruch. Um Gottes Willen. Und dann ist es auch noch ein Aufbaustrategiespiel mit Dungeon Building. Ich kann Imps verprügeln, ich kann Helden verprügeln. Alles zum Aggressionsabbau ist da gegeben. Mittlerweile habe ich mir auch Folterkammern freigeschaltet. Also es ist sowas wie Dungeon Keeper, nur mit echt viel flachem Humor und einer mittlerweile, wenn du drin bleibst, lustig weitererzählten Story, wo sich die Hauptcharaktere selbst schon auf die Schippe nehmen, warum sie schon wieder daran müssen. Sehr nice, sehr nice. Jürgen, was ist dein Platz Nummer 10? Assassin's Creed Mirage. Oh, sehr schön, sehr schön. Ein sehr Spiel, gut. Was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, muss ich sagen. Über die Gesichtsanimation reden wir jetzt mal nicht. Ja, das ist, ja, es ist Ubisoft. Da reden wir einfach nicht drüber. Aber an sich, wenn Ubisoft ja eins kann, dann ist es ja eine unglaublich schöne Umgebung kreieren. Das können sie, ja. Weil wenn du deine Aussichtspunkte, ich kann mich auch bis heute bei Assassin's Creed nicht satt sehen, wenn es synchronisiert wird und die Kamera um die Welt rumdreht. Ich auch nicht, es ist immer wieder also herrlich. Also die Skyboxen können sie wie kaum jemand anderes, es ist unglaublich. Ja. Da war auch die Mission halbwegs abwechslungsreich, auch wenn es natürlich Fanservice war, dass du halt vieles machen musstest, was du auch früher machen musstest. Ja, aber stimmt, ich bin ja durchaus empfänglich, weil ich ja seit Teil 1 Assassin's Creed spiele. Ich auch, und jeden Einzelnen. Deshalb hat mich auch das Setting natürlich direkt gecatcht. Und ja gut, Beißim, ich habe ja die Valhalla nicht gespielt, war jetzt für mich kein interessanter Charakter. Aber an sich, ich mochte einfach dieses umtriebige Treiben und dass sie zumindest versucht haben, alles ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Mhm. Und das Klauen hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, das war cool, das stimmt. Einfach ja, so vorbeigehen, also schwupp, und wieder vorbeigehen, schwupp, und wieder vorbeigehen, ja. Schwupp. Ich hatte immer ich genug Münzen für alles. Ich habe halt auch schon erwähnt in dem vorherigen Cast, ich finde es auch, es ist ein sehr, sehr gutes Game gewesen. Sehr, sehr gutes Assassin's Creed gewesen vor allem. Und das Schleichen hat endlich mal wieder halbwegs funktioniert. Oh ja, das stimmt. Nicht perfekt, also ich fand immer noch, dass sie ein bisschen zu viel, zu schnell sehen, aber ansonsten richtig geil. Ja. Markus, du bist der Einzige, der Platz Nummer 10 hat auf den schlechtesten. Hau raus. Ja, das ist tatsächlich, so leid es mir tut und so ein großer Fan des Mangas, des Animes, ich auch immer bin von diesem Game. Ich muss es auf die Flop packen wegen Mechanik, Bungee-Gum-Zeug, sinnlose MMO-Quests in einem Singleplayer-Rollenspiel, das normalerweise mega geile Geschichten erzählen könnte. Und es sind so gute Charaktere, die neu eingebaut wurden, da drin verflochten, in einem Wust aus Langeweile und einfach nur schlechter Mechanik. Also da ist alles, was das Videospiel davon ausmacht, einfach nur grottig. One Piece Odyssey. Oh ja. So gern ich es auf der Naja-Liste zwischen Top und Flop gelassen hätte, oder Top, aber es ist Ende des Jahres und ich hab's noch nicht ganz durch, weil jeder Arc sich so unnötig zieht. Lauf vom Anfang ans Ende der Map. Oh, ja, geh bitte wieder, lauf zurück, weil wir deaktivieren jetzt deinen Schnellreisepunkt, dass du wieder laufen musst. Nur um festzustellen, dass du danach wieder zurück musst, weil, ja, du hast ja eigentlich den Brief vergessen. Das ist jetzt nicht wirklich eine reale Story, aber so fühlt sich's an. Ja, und dann, wenn du das alles erledigt hast, musst du wieder zurück zum Startpunkt, weil da dann endlich die Story weitergeht, ja. Und dann kriegst du endlich so einen kleinen Tropfen von 5 Minuten gut geschriebener oder Style Story, nur um dann die nächsten 2 Stunden in den nächsten sinnlosen Quests zu hängen. Und das Kampfsystem ist so furchtbar langatmig. Es macht die ersten 10 Kämpfe Spaß, weil es sich schon geil anfühlt, wenn du mal die Gum-Gum-Gatling und alles anwenden kannst, aber wenn du es dann immer wieder siehst, weil es nur ein Schere-Stein-Prinzip ist und du immer dieselben Fähigkeiten einsetzen musst. Ja, aber das Schlimme ist ja, dass du dieses Stein-Schere-Papier-Prinzip hast du ja auch gegen die Standardsoldaten, die Strohhüte seit Tag 1 einfach wegpusten. Ja? Und die halten teilweise fast so viel aus wie ein Miniboss. Ja, dass du Zorro, der 10 Gegner auf einmal wegschnetzelt im Anime, von Tag 1 an, also von Folge 1 an. Und der braucht einfach du mal für einen Marinesoldaten 3-4 Angriffe. Ja, und das ist halt in Universe so ein Bullshit, dass es aufhört, Spaß zu machen. Vor allem, es sind ja nicht normale Angriffe, dass man mit dem Schwert nur zuhauen würde, sondern es ist dann gleich der Sinnesphönix. Ja, benutzt eine seiner Spezialattacke. Ja, oder ein Onigiri oder was auch immer, ja. Und dann steht der Marinesoldat da noch. Das ist nicht mal irgendwie ein Admiral oder sonst was. Das ist ein fucking NPC. Den schaut Ruffy an und der fällt um. Ich hab's nur nicht auf meiner Flopliste, weil ich nur 8 Stunden gespielt habe. Ja, ich wünschte, ich könnte auch davon reden, weil es hat mich halt als Fan jetzt so dermaßen enttäuscht. Ich habe Alabasta durchgespielt und ich habe irgendwie keinen Bock, es irgendwie weiter zu zocken. Ich warte ja immer noch auf die richtig, wenn es dann mal so geht wie ein anderes Spiel, das auch auf dieser Liste noch landet, dass dann vielleicht mal nur noch Story kommt. Vielleicht hat es sich dann gelohnt, keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Nee, ich habe in der Review angeschaut, das ändert sich nicht. Ja, du musst teilweise sogar in alte auch, Gebiete zurück, weil du von da noch irgendwas mitnehmen musst. Oder wiederholen. Ich hab's auch. Das ist der Grund, warum ich es dann abgebrochen habe, weil es sind so viele auch mechanisch gute Spiele rausgekommen und nicht nur Fanboy-Triggering. Es ist halt so schade, weil ich gebe dir recht, weil One Piece eigentlich prädestiniert ist eigentlich für gute Spiele. Und vor allem für gute Story-Games. Da kann man. Ja. Oder kann ja gute Geschichten erzählen und da ist bestimmt auch eine sehr gute Geschichte verborgen. Hinter leider einem echt schlechten Game-Design. Ja. Okay. Ja, schade. Ich hab's hier, ich werde es mir nochmal anschauen. Mal schauen, vielleicht ist es ja der übliche Fall. Ja, da kommt der Chef weg. Also, ich fand's eigentlich ganz okay. Ich habe einfach Stream nebenbei laufen gehabt, da war's gar nicht so schlimm. Das war, ich weiß nicht, was ihr habt, das war doch gar nicht so schlimm. Ich fand's eigentlich in Ordnung. Aber du hast ja auch MMOs alleine durchgespielt. Ja, das stimmt. Das ist auch wieder wahr. Kommen wir zu Platz Nummer 9 der besten Games und diesmal fängt der Jürgen an. Kirby's Dream Land Deluxe. Oh! Für die Switch. Wofür auch sonst? Nice! Ja, wofür auch sonst? PlayStation. Genau. Und im Game Pass. Das will ich sehen. Auf jeden Fall sehr schön, weil ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das jemand schon mal gesagt habe, aber ich habe ja nie eine Wii besessen. Und deshalb habe ich das Original nie gespielt, konnte jetzt das halt nachholen. Und Kirby-typisch ist halt super knuddelig, flauschig, Wohlfühl-Content, ja. Es macht halt einfach, es ist halt einfach programmierte Freude. Das ist so, das spielst du, wenn du einen schlechten Tag hattest und einfach trotzdem lächeln willst. Ja, das stimmt, ja. Ja, Kirby ist Kirby. Ja, Kirby ist Kirby. Und das enttäuscht auch nie was auf der Seite. Das ist halt einfach, ist halt flauschig, süßer Content. Nicht mehr und nicht weniger. Kirby ist zu niedlich, um zu enttäuschen. Ja. Er macht halt genau das, wofür er da ist. Und das ist großartig. Genau. Das ist super. Kommen wir zu meiner Platz Nummer 9. Shadow Gambit. Shadow Gambit ist von den Mimimi Productions, die sich mit diesem Spiel verabschiedet haben, leider. Die haben im Prinzip dieses Stealth-Strategie-Spielereihe à la Commandos oder besser gesagt à la Desperados 3, was sie ja selber gemacht haben, am Leben gehalten. Und Shadow Gambit ist ihr krönender Abschluss. Ein fantastisches, großartiges Game im Sinne von, wie gesagt, Akio's Choice, Yukiko's Choice, Shadow Tactics und halt Desperados 3. Es ist so gut. Es spielt mit Piraten, untoten Piraten, die sozusagen die Inquisition vernichten wollen und deren Schätze heben. Großartiges, fantastisches Game. Es ist schade, dass sich die Entwickler aufgelöst haben, aber sie haben sich auch aufgelöst nach dem Motto, wir haben keine Lust mehr auf Crunch, wir haben keine Lust mehr auf diesen ganzen Stress. Lieber gehen wir im Guten, bevor wir uns irgendwie aufkaufen und dann zerstören lassen. Finde ich absolut, also mit Respekt finde ich sehr gut. Und dass sie nochmal so ein großartiges Spiel rausgehauen haben, mein ja, Respekt. Streng genommen, so sinngemäß, Game. Wir haben gemacht, worauf wir Bock hatten und jetzt machen wir Feierabend. Ja. Richtig, ja genau. Die haben damit das Ding am Leben gehalten und ich fand's so verdammt gut. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn er solche Spiele mag, solche Taktik-Strategie-Games. Sau geil. Kann ich echt, vor allem wenn man das Setting mag. Ich liebe dieses Setting mit den Piraten, mit dem Voodoo-Zeug. Ist so geil gemacht. Ja, mit Piraten so kannst du ja auch nie was falsch machen. Ja, Mann, es ist so geil einfach nur. Der Hauptcharakter hat so ein Schwert in sich stecken, was er so rauszieht zum Kämpfen. Es ist so cool. es ist richtig geil. Einer von denen ist, hat, glaube ich, eine Kanone in sich drin. Es ist so geil. Es ist richtig gut. Absolut empfehlenswert. Markus, was ist dein Platz Nummer 9 der Besten? Mein Platz Nummer 9. Da die kleine Story, wie sich diese Liste lebt. Vor unserem ersten Teil, stand da noch Yakuza Ishin. Oh. Habe mich aber umentschieden, weil ich ein Spiel, und das einfach, weil ich Remakes mitzähle, hier ganz viel Liebe rausschicken will. Eine Spielereihe, die ich ohne dich nicht entdeckt hätte. Und da ist auch der Teil verborgen, mit dem es anfing bei mir. Von Persona 3 und 4. Die jetzt nochmal kamen. Und es ist so genial und ich kann es jetzt 4 auch... Ich habe es angefangen, ich bin in dem Run dabei, er dauert halt nur super lang. Und es ist so... dermaßen großartig. Wenn ihr könnt, fangt an, spielt diese Persona-Dinger. Ihr werdet versumpfen in Persona, danach alles andere haben wollen und feststellen, ich kann es nicht mehr bezahlen. Wie es mir ging. Und das hat jetzt tatsächlich Ishin vorher beim Erzählen gekickt, weil ich von diesen Games und da ich Persona 4 Golden gespielt habe jetzt, dieses Jahr auch. Es hat mir so viel mehr Freude bereitet als Ishin. Glaube ich, absolut. Es ist Persona. Persona ist fantastisch. wenn ihr Persona anfangen wollt, spielt Teil 4, wartet auf Teil 3 Remake, das kommt im Februar nächstes Jahr. Ah. Und spielt das danach durch. Es ist Teil 3 ist halt mein absoluter Favorite. Okay, ich spiele nächstes Jahr 4 Spiele durch. Ich habe die 200-Euro-Version vorbestellt. I don't give a shit, ich freue mich drauf. Nice. Dann kommen wir zu den schlechtesten Games. Da können nur Markus und ich drüber reden. Das fange ich gleich an mit Platz Nummer 9. Exoprimal. wenn man den Trailer zu Exoprimal gesehen hat, denkt man sich, oh geil, ein neues Dino Crisis. Leider nein. Exoprimal nein, es ist ein Dynasty Warriors mit Dinos. Es ist ein grauenhaftes Game. Es ist einfach nur, die Story ist so dermaßen banal und Bullshit. Du bist jemand, der in der Zeit zurückreist, einer derjenigen, der in die Zeit zurückgereist wird, also gerissen wird von einem Paralleluniversum und wirst von einer KI dazu gezwungen, gegen Dinosaurier zu kämpfen, gegen tausende Dinosaurier zu kämpfen. Warum? Weil, keine Dinos. Ahnung. Weil Dinos. Die Story ist Bullshit, das Kampfsystem ist fürchterlich eintönig. Nee, ich habe besseren Vergleich hier, EDF. Ja, ja, du hast, ja, Earth Defense Force, du hast so, nee, Earth Defense Force macht wenigstens Spaß. Du hast so, ja, Earth Defense Force macht wenigstens Spaß. So viel schlimmer als EDF. Absolut. Weil EDF, oh, ja. EDF ist doch einfach nur stumpf. EDF ist nur stumpf, aber das ist, du hast so verschiedene Mechs, die du einziehen kannst. Das ist so ein großer Mech, der so ein Schild hat und so Sachen wegschleudern kann oder sowas. Es macht keinen Unterschied. Die spielen sich alle so gut wie gleich. Das Kampfsystem ist einfach nur draufhalten, deine Ability zünden und schauen, wie die Dinos durch die Gegend fliegen. Und das ist immer wieder dasselbe. Weil das ein Loop ist, wiederholt sich das Ganze immer wieder, bis du den Loop gebrochen hast. Und es ist so fucking langweilig. Es ist einfach nur ein absolutes Kack-Game, was kein Mensch spielen sollte. Ich hoffe, dass die Server sterben von diesem Game und sich Capcom auf das richtig Gutes konzentrieren, zum Beispiel mit Dino Crisis Remake. Fuck this Game. Markus, bei dir Nummer 9, das Schlechtesten? Nummer 9, ja. Auf der Nummer 9, weil an der Erwartungshalter gescheitert. Ich bin kein absoluter Multiplayer. Ich hasse es, alles repetitiv immer wieder von vorne zu machen. Egal, wie hübsch es inszeniert ist. Und die Story gibt es noch nicht mal her, dass ich sie öfter hören will. Und ich es auch nur gemeinsam mit meinem Schwager gespielt habe. Diablo 4. Ich habe es noch nicht mal selbst gekauft. Und das heißt, bei so ein großer Fan von Diablo wie ich bin, schon viel, weil selbst den dritten Teil besitze ich für alles, was möglich ist. Nee, du mochtest Teil 3 schon nicht. Ja, richtig. Ich mochte ihn nicht, aber der vierte Teil, an dem habe ich sehr, sehr viele Erwartungen geknüpft, weil ich habe ja erst gewartet, bis es rauskam, ein paar Reviews gelesen, alle super begeistert, alle geil, alle super. Dann hat mein Schwager gesagt, du, ja, das ist super. Man kann es immer spielen, es wird immer schwerer. Ja, was mit der Story, was mit der Story? Ja, ja, die ist auch da. Aber was macht das Spiel jetzt gut? Das beschreibt es ganz gut, ja, die Story ist auch da, das ist alles so. Es ist grafisch, es ist Hammer, die Schwierigkeitsgrade nehmen zu, der Multiplayer-Aspekt, saugeil, Loot-System, die ganzen verschiedenen Battle-Pass-Optionen mit den Seasons. Ja, und was mit der Story? Die ist auch da. Jetzt lass mich mit der Story in Ruhe. Dann habe ich es mir halt wirklich angetan, mal die Story durchzuarbeiten. Ich bin nicht durchgekommen, weil ich gesagt habe, gut, jetzt nachdem ich es gut fast durch habe, müsste ich es mir selber kaufen, weil ich echt keinen Bock habe, da immer andere zu belästigen. Aber es ist mir das Geld nicht wert. Es ist mir echt das Geld nicht wert. Ich glaube, jetzt ist es aktuell 30% im Angebot und ich finde es immer noch zu teuer. Für ein Spiel, das ich einmal 12 bis 13 Stunden spielen werde, weil die Nebenquests auch irgendwann super langweilig werden. Kann ich sehr gut verstehen, ja. Ja. Vor allem, weil der Loot-Spread ja auch nicht gut ist. Ja, und ich bin halt als Singleplayer, wie ich mich selbst einstufe, sehr, sehr enttäuscht von diesem Spiel. Du kriegst eine 12-Stunden-Kampagne, die geil aussieht und bei weitem nicht an das Storywriting rankommt, das wir zu Zeiten von Diablo 2 hatten. Nee, das ist halt Blizzard. Das sind die Lichtwelten entfernt. Und dass es halt so anstrengend ist, es alleine zu spielen. Du merkst halt einfach, dass es null darauf konzipiert ist, dass du es auch mal alleine spielst. Das kommt noch dazu, ja. Das, ich meine, es geht schon, wenn man sich durchbeißt, aber es macht halt keinen Spaß. Im Gegensatz zu Diablo 2, was man wunderbar alleine zocken kann. Ja, das stimmt. Kommen wir zu Platz Nummer 8 der besten Games des Jahres. Markus, du darfst diesmal anschauen. Platz Nummer 8, jetzt kommt genau der gegenteilige Effekt. Das Spiel hat eigentlich nahezu keine Story, die ist auch mit dabei. Aber es überzeugt nicht durch die Story, sondern durch sein Ambiente, durch seine Aufmachung, durch die stückweise Entwicklung der einzelnen Figürchen da drin. Es ist super niedlich und es überzeugt durch das, dass es immer noch niedlicher wird. Mit ein paar Rätselpassagen, Rätselelementen, ein ganz klein bisschen Kämpfen, wo du auch Taktik reinnehmen kannst, aber nicht musst. Es handelt sich um Pikmin 4. Oh. Einfach nur. Ich hab nie einen der Pikmin-Teile gespielt, weil sie mich nicht interessieren, aber es ist schön zu hören, dass sie gefallen. Ja, also du musst auf reinen Zucker stehen, Diabeteszucker, und das spielen wollen, wo du halt eine nette Geschichte hörst, noch parallel. Während du deine kleinen Wusel-Pigments sammelst und immer mehr davon willst. Cool. Jürgen, bei dir... Nein, Quatsch, ich bin dran. Ich mach diesmal. Ja, bitte. auf Platz Nummer 8 der für mich besten Games. Ich hasse das Original. Ich verabscheue das Original. Ich verabscheue dieses gottverdammte Game, weil es einfach schlecht ist. Weil die Begleitmission, das ist eine absolute von Anfang an beschissene Begleitmission, die mich dermaßen angekotzt hat, dass ich dieses Spiel absolut verabscheue. Aber dann kam das Resident Evil 4 Remake. Und meine Fresse, ist das geil. Leck mich am Arsch, Leon! Ist das gut. Leon! Leon! Alter, Leon! Ist das ein geiles Game von Anfang bis Ende. Der Horror-Effekt ist zwar so gut wie nicht mehr vorhanden, weil es eigentlich ein Action-Baller-Game ist, dennoch macht es unglaublich viel Spaß, ja, den Leuten Roundhouse. Das war jetzt erst Resident Evil, was ich gruselig werden wollte. Das wollte ja diesen Terror eher haben. Ja, sonst macht es unglaublich viel Spaß, den Leuten ins Knie zu schießen und mit einem Roundhouse-Effekt die Leute wegzuballern. Es ist so geil. Du kannst deinen inneren Chuck Norris rauslassen. Die Story ist so dumm. Ist so dumm. Aber so klischeehaft beschissen. Das ist bescheuert, dass es einfach nur gut ist. Hat aber mit dem einen, wie ist der Spanier? Der dich immer begleitet? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat es einen. Der ist nämlich cool. So. Ja, hat es einen so. Es ist ein absolutes B-Movie, aber es ist so gut. Es hat so Fun gemacht. Es sieht wunderschön aus in der neuen Engine. Es spielt sich perfekt und die Begleitmission ist nicht mehr komplett so beschissen wie im Originalteil. Ich weiß, die Story ist eigentlich dasselbe. Die haben es ein bisschen was geändert, ist klar. Ja. Dennoch, großartiges Game. Meines Erachtens absolut wert. Resident Evil 4 Remake. Ich habe... Macht mir jetzt 6 nochmal als Remake und ich grinse fröhlich. Weil 6 ist einer meiner Lieblingsteile, der einfach nur absolut grau ist. Ja, vorher muss ja der 5er geremaked werden. Vorher wird vermutlich... ich schätze auch Code Veronica. Da bin ich gespannt drauf. Code Veronica war auch geil. Code Veronica war gut. Resident Evil 4 Remake. Empfehlung. Ja, Code Veronica so ist ja geil. Der eigentliche Teil 4. Ja. Kommen wir zu Platz Nummer 8 bei dir, Jürgen. SpongeBob Schwankopf The Cosmic Shake. Oh. Wenn man SpongeBob mag, ist es halt einfach nur lustig. Es ist vollgestopft mit Easter Eggs. Das glaube ich allerdings, ja. Es ist halt einfach großartig. Du hast alle deutschen Sprecher dabei. Auch eine der letzten, das ist cool. Auch leider Gottes eine der letzten Performances von Jürgen Kluckert als Mr. Krabs. Oh, wir werden ihn vermissen. Ja, und wie wir ihn vermissen werden. Aber Santiago Cisma als SpongeBob kannst halt einfach nicht schlagen. Ja, es ist halt einfach. Nee, er ist der beste SpongeBob, auch vor dem Englischen. Und das stimmt. Wie du es ist ein schöner kleiner Collectathon, ohne dass es dir die Collectibles irgendwie aufs Auge drückt. Also du musst nicht alles sammeln. Und das mag ich immer sehr, wenn ich da nicht so gestresst werde. Und es ist auch schön abwechslungsreich, dass so viele unterschiedliche Level. Und halt den biggest Plot Twist everybody saw coming. Weil die haben aus Versehen ein Dimensionstor geöffnet. Das hat überhaupt nichts mit dem einen Charakter zu tun, der dich überhaupt dazu angestiftet hat. Oh nein! Und, das sind Lügen, Fälschungen. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, es ist wirklich hübsch, auch grafisch. Es ist natürlich nicht besonders anspruchsvoll, weil die Zielgruppe nun mal Kinder sind. Aber es macht halt wirklich Spaß. Es ist ein richtig schönes Spiel. Kann man als SpongeBob-Fan, wie ich einer bin, kann man sich wirklich geben. Freut mich. Absolut. Sehr schön, wenn es tolle Umsetzung gibt. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Kommen wir zu den, für Markus und ich wieder, die 8 schlechtesten Games. Dann fange ich wieder an. Monster Hunter Now. Wer auch immer auf die Idee kam, Monster Hunter in ein fucking Handy-Game zu packen. Du hast das gespielt? Gehört gefeuert. Ja, habe ich. Ich habe es ausprobiert. Gehört einfach gefeuert. Das ist stinklangweilig. Das ist absolut stinkrotzlangweilig und eine verschwendete IP komplett in den Sand gesetzt. Kein Mensch wollte das, kein Mensch braucht das. Es ist erfolgreich, weil es ein Handygame ist und in Japan viele Leute halt gern unterwegs zocken. Leider. Dennoch, Müll braucht kein Mensch. Und ich war so enttäuscht, als das Ding angekündigt wurde zum 25. Jubiläum oder zum 20. Jubiläum von Monster Hunter. Ich habe mir so, das ist eure Ankündigung? Ernsthaft? Gott sei Dank haben sie bei den Game Awards oder bei den Bei den Werbungs Awards Commercial Awards angekündigt, dass Monster Hunter Wilds kommt. Gott sei Dank. Oh. Da wäre ich richtig pissed gewesen. Und ich hatte übrigens recht. Ich habe zu jedem gesagt, wartet ab. Das ist das letzte Spiel, was sie ankündigen. Capcom hat gesagt, dass er noch ein Game Boss bringt, das Millionen verkauft. Und das konnte nur Monster Hunter sein, ja. Das konnte nur Monster Hunter sein. Das bleibt anders noch, für dich. Monster Hunter Now, fuck off. Braucht kein Mensch, weg damit. Deinstallieren Schrottmüll. Bäh. Bäh. Merkt nicht, dass du eine Abscheu dagegen hast. Absolut nicht. Kommen wir zu deiner schlechten Nummer 8, Markus. Bei mir werdet ihr jetzt nicht Abscheu spüren, hoffe ich, sondern eher die pure Langeweile. Story of Seasons, Wonderful Life. Oh. Es gibt kein Spiel. Das ist das GameCube-Remake, ja. Es gibt, und ich habe GameCube ja nie gespielt und ich habe mich gefreut, es nachzuholen. Frau ist einigermaßen begeistert, was auch schon viel heißt, dass es nicht so toll ist. Ich habe es gespielt 2 Stunden und habe den Controller, weil ich fast eingeschlafen wäre, auf die Seite und habe gesagt, nein, ich will das nie wieder spielen. Wow. Denn es nimmt dir alles ab. Du kriegst eigentlich schon fast eine fertig gebaute Farm. Ah, das neue Pokémon-Syndrom. Du wirst in der Hand genommen und nicht mehr losgelassen. Nee, das war auf Hühnerstall schon so. Du hast einen Hühnerstall, der leer ist. Du hast 3 Felder, auf die insgesamt 24 Felder passen, die du nie wieder erweitern kannst. Zumindest habe ich niemanden gefunden, der das Ding erweitern würde. Dann kannst du mit deinem Startgeld dir schon das erste Upgrade für eins deiner Handwerksmaterialien kaufen am dritten Tag. Am fucking dritten Tag, ohne Geld verdient zu haben. Zudem kriegst du schon eine Kuh, was echt eine Geldquelle ist. Die kriegst du einfach so gratis geschenkt. Und das eigentliche Hauptfeature, um in einem Farming-Simulation-Game, ich wiederhole, ein Farming-Simulation-Game, Geld zu verdienen, ist Archäologie. Ja. Oh, also Gott. Bist den ganzen Tag eigentlich dabei, bis du nicht mehr darfst, Steinchen auszubuddeln und die dann zu verkaufen. Und dich dann mit den Dorfleuten anzufreunden, die alle so dermaßen langweilig geschrieben sind, dass du in der Vorstellungsrunde einen Schwenk über alle Gesichter kriegst und kein Wort wird dazu erwähnt, wer ist das, was macht der, welchen Nutzen hat der für das Dorf, wie kann ich mit dem Geld, welchen Nutzen hat der für das Dorf. Und einmal die Woche kommt, glaube ich, ein Trödler, an den du auch noch Schrott verkaufen kannst. Ja, und bei dem du echt du kannst, glaube ich, von dem Händler im Ort was kaufen, es aufbereiten und dann bei ihm teurer verkaufen. Also Geld ist da auch nicht wirklich lange das Problem. Was ich auch wieder sehr schade fand, weil es nimmt mir zu viel der typischen Startarbeiten, wie ich mich in so ein Farming-Sim-Game einarbeiten will. Ich will das. Ich will einen heruntergekommenen, halb abgefuckten Bauernhof, der kurz vor der Zwangsversteigerung steht, mit der Herausforderung, mach mal in einem Jahr ein laufendes Geschäft draus, heirate, krieg Kinder, mach das alles. Ach ja, und wir sagen dir nichts, find's selber raus. Yay. Und da habe ich das komplette Gegenteil. Hier, du bekommst einen gut laufenden Bauernhof, wir erklären dir alles, wir sagen dir auch, was du nicht tun solltest. Geld kannst du verdienen ohne deinen Bauernhof. Ja, und Freundschaft kannst du mit uns auch so schließen. Also sehr viel Handholding. Ja, es ist einfach nur sinnlose Beschäftigungstherapie. Ich habe es ein paar Stunden gespielt, auch nach meinem Einschlaferlebnis. Es ist aber nicht besser geworden. Ich bin zum Fazit gekommen, ich spiele es nie wieder. Gut. Kommen wir zu den Platz Nummer 7 der besten Games des Jahres. Und diesmal fangen wir die Rotation von 9 an. Ich fange wieder an. Und zwar Dave the Diver. Oh. Wenn es mich ein Spiel gibt, was mich dieses Jahr extrem überrascht hat, dann ist es eindeutig Dave the Diver. Ein wunderschönes pixelated Money macht Bling Game. Nein, das hat wirklich für so ein, also bist halt Dave the Diver, jemand, der halt dived, Fische fängt und sie am Ende in einem Sushi-Restaurant verkauft. Mit einer wirklich coolen Story, wirklich coolen Charakteren, einem sehr, sehr schönen Soundtrack. Und es ist so richtig schön entspannt, einfach der, mal so der Koch ist umzutauchen. Der Beste. Der Koch ist der Beste. Der Ingenieur ist der Beste. Der Ingenieur ist der Beste. Mit seiner Sailor Moon Verwandlungs Animation, wenn er Waffen ausbaut. Das ist so geil. Animationen sind großartig, der Sonic ist großartig, der Pixar, ich liebe und das, diesen und, Pixar. Und dass Dave einfach dick ist, finde ich großartig. Ja, das finde ich auch cool. Und das ist, es ist ein fantastisches, großartig. Es ist kein Indie-Game, es ist von einer großen Schmiede, das Studio wurde von einer großen Schmiede gegründet. Die haben so ein kleines Mini-Studio gegründet, so eine Abkapselung von dem Studio. Dennoch, das Spiel ist super hübsch, super geil. Es wird immer noch geupdatet mit Content, was ich auch geil finde. Es hat eine gute Story, macht mir persönlich jede Menge Spaß. Kann ich absolut empfehlen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist für mich auch eins meiner Honorable Mention Games, weil es wäre Platz 11 gewesen, weil ich habe die Story bisher noch nicht angefangen. Ich tauche und stelle Leute an, mach Sushi, mach immer geileres Sushi, weil ich immer tiefer komme. Money macht bling bling. Ich habe nur so weit die Story gespielt, bis ich den Ingenieur hatte, bis ich Leute anstellen konnte und seitdem mache ich immer mehr Umsatz jeden Tag. Oh, glaub mir, ich spiele die Story erst weiter, wenn ich meinen Umsatz nicht mehr steigern kann. Du findest später noch eine Möglichkeit, in einem Casino Geld auszugeben. Es ist super. Und ach, noch kann ich meinen Umsatz meines Restaurants steigern. Es ist herrlich. Ich find's deswegen eine meiner Honorable Mentions jetzt schon mal verschossen, einfach nur, weil es sich. Ich habe nur die Demo gespielt und fand schon richtig cool. Absolut empfehlenswert. Ist auch gerade im Angebot im Switch Store, weil sie gerade wieder einen Sale haben. Es ist so ein schönes, super. Du kannst auch mal ruhig 20 Minuten zwischendrin spielen. Die Mega Man Anti-Warrior Legacy Collection ist gerade auch im Angebot übrigens. Ja, das stimmt auch. Kommen wir zu Platz Nummer 7 der besten Spiele für Jürgen. Hogwarts Legacy. Oh, nice. Weil alles, was innerhalb von Hogwarts und Hogsmeade abgeht, so fantastisch gut ist, dass ich tatsächlich so ein bisschen ausklammern kann, dass der Story gerade im letzten Spieldrittel komplett die Puste ausgeht. Aber komplett. Ja. Und dass viele Spielmechaniken halt angedeutet werden, die halt gar nicht existieren. Weil du kannst ja gemeint sein, aber es hat ja keine Konsequenzen für dich. Aber an sich, alles im Schloss ist einfach nur magisch. Es ist genauso, wie wir uns das alle erträumt haben. Ja, oh Gott, das war so wunderbar. Und ich gehöre zu den wenigen Leuten, die jeden Lehrer cool fanden. Ja, die waren alle cool. Ich mochte die alte Haudegen-Lady für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Die war richtig cool. Ich mochte den von den Tränken, der ehemalige Auror, der ist auch ein cooler Typ. Ja. Und ich mochte sogar den Schulleiter irgendwie, den Schrulligen. Das fand ich sehr, den fand ich sehr witzig. Wir waren alle instant verliebt in die in Professor Garlic, ja. In Professor Garlic, Jesus. Auf einmal hatte ich Bock auf ein Knoblauchbrot. Ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß auch nicht wieso. Der Stern am Firmament dieses Spiels. Oh ja. Lieber, mein Gott. Läufst du so in diesen Kräuterkundeunterricht, denkst du so. Damn. Und du siehst sie nur. Damn! Also mein erster Gedanke war nicht damn, sondern wann kommt ein Bikini-DLC? Ich bin ganz ehrlich, Jungs. Da musst du die Mods für installieren, glaube ich. Aber wie gesagt, an sich wirklich schönes Spiel. Wie gesagt, alles, wenn man nur mal in Hogsmeade in jeden Laden reinläuft, wie viel Liebe zum Detail da reingeballert wurde, das war nicht mehr witzig. Ja, absolut. Oh, herrlich. Der Süßigkeitenladen und so, das ist, du konntest ja, keine Ahnung, eine halbe Stunde da drin sitzen und hast immer noch was Neues gesehen. Es war halt kompletter Fanservice. Absoluter Fanservice. Aber in bester Art. Dafür, es war ein wunderschönes Fanservice-Game mit Lack of Story. Und ich möchte eine Lanze dafür brechen, dass ich jetzt in jedem Videospiel so auf Knopfdruck mein Vehikel immer holen kann. Mein Mount. Oh ja, bitte. Dass ich einfach nur Knopf drücke, fupp, ich bin auf meinem Vehikel, fupp, ich bin wieder runter. Können wir das mal etablieren, dass das ab jetzt für immer so ist? Dann kann es 2 Stunden dauern, bis das Pferd ankommt, bis ich aufsteige, bis ich losfahre. Wie gesagt, den einzigen Spiel, den ich das verzeihe, ist Red Dead Redemption, weil das dieses Slow-Paced halt ja auch mit Absicht macht. Das stimmt allerdings, ja. Markus, ich erinnere mich nicht an mehr von diesem Spiel. Noch nicht. Markus, dein Platz Nummer 7 der Besten, bitte. Über den haben wir gerade schon gesprochen. Über deinen besten Platz 8. Resident Evil 4. Nice. Ich habe es geliebt. Es war so grandios. Ja, ich habe mir zumindest noch 2 Sachen aufgehoben, die mir gefehlt haben. Zumindest, ich habe es nicht geschafft, ihr unter den Rock zu gucken, weil sie keinen Rock mehr anhat. Nee, die hat hat man auch gestrichen. Das hat man auch gepatcht, dass es nicht mehr geht. Ja, aber sie hat immer noch so Animationen, dass sie versucht, dass du nicht unter den Rock gucken kannst, aber... Ja, ich weiß. Ich habe all mein Bestes gegeben, um ihr unter den Rock zu gucken. Ich bin da ganz ehrlich, weil ich es mit dem Alten verglichen habe. Und ich habe dabei festgestellt, sie hat keinen Rock an. Wenn du es schaffst, irgendwo in die Nähe zu kommen, dass du zwischen die Beine sehen würdest, dann ist da ein Hose, also da ist da wirklich wie so eine Shortschlitz. Ja, die hat ja eine Shorts an stattdessen, ja. Ja, richtig. Und der zweite Punkt, der mich viel mehr gestört hat, ich weiß nicht mehr, wie der Nervcharakter, damals hat er mich genervt, diesmal habe ich ihn geliebt. Dieser Aufreißer-Haudegen-Typ. Ja, der Spanier, den ich gerade eben erwähnt habe, ja. Ja. Hieß der nicht Carlos oder so? Sie haben ein Feature gestrichen, das früher möglich war. Du konntest früher auf ihn schießen, bis er auf dich losgeht. Ja. Das haben sie weggenommen. Aber der ist ja jetzt so richtig dein Latino-Bro. Aber ich habe ihn geliebt. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Früher habe ich ihn gehasst, dass ich wirklich bewusst auf ihn geschossen habe, um rauszufinden, dass er auf mich losgeht. Ich habe ihn diesmal geliebt. Und was ich genial fand, dass eine Panzerfaust nicht nur teuer ist, sondern auch richtig, richtig mächtig. Ja, das stimmt. Ich hab's ausprobiert. Okay, ich hab genug Geld, Endkampf, Panzerfaust, erledigt. Geil. Ich hab das abgefeiert. Ich hab das so abgefeiert. Und natürlich Wow Lady schlechthin. Ada Wong. Oh yeah. Du meinst Leons Deus Ex Machina. Immer wenn er in Schwierigkeiten ist, taucht sie ja auf einmal auf. Aus dem Nichts. In ihrem super knappen Kleidpulli. Ja. Ich habe nie behauptet, dass sie nicht heiß ist, ja? Das habe ich damit nicht sagen wollen. Das ist ein DLC übrigens raus, kosten 10er, spitzt sie ihre Story aus. Die Story aus ihrer Sicht sehr, sehr gut. Oh ja. Kann ich auch nur empfehlen. Empfehlenswert, aber das ist tatsächlich mein Platz 7 in den Tops. Nice. Kommen wir zu dem Platz 7 der schlechtesten. Diesmal darfst du anfangen, Markus. Oh, das frisch durchgespielteste Spiel. Ah. Das ich tatsächlich gekauft habe. Mit dem Hintergrund, damned, ich habe 9 Flop-Titel, ich will aber One Piece auf 10 haben. Ich brauche noch ein schlechtes Spiel. Kam Stefan, du, zu einem Spiel, das du gehasst hast, ist ein DLC rausgekommen. Und der hat annähernd so Länge von 12 bis 15 Stunden Minimum. Sowas, ja. Ja, hat er wirklich, hat er wirklich. Vor allem, wenn du in der Hauptstory irgendwann aufgehört hast, den Nebenscheiß zu machen und mit Level 60 in dieses DLC gehst. Statt 80, weil alle Gegner dort dann Level 80 haben. Tales of Arise Beyond of Dawn. Yeah. Gott, das ist ein Spiel ohne Geschichte. Also man hat sich überlegt, was war an Tales of Grace F richtig, richtig scheiße? wir haben die ganze Zeit erwähnt, dass es um Freundschaft geht. Es geht in diesem Spiel auch um neu entstehende Freundschaft. Oh Gott. Ja, aber Story, nee, die braucht man nicht. Es geht um Freundschaft. Okay, aber wir wollen die Leute irgendwie dazu bringen, dass sie spielen. Ja, klatsch die alten Charaktere rein, die sind Helden, die gerade eine Reise abgeschlossen haben. Helden haben doch immer Probleme, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Behandeln wir das. Plus, sie bekommt noch eine verrückte Familiengeschichte, weil sie die Mischung aus adlig und bürgerlich ist. Damit hat sie Probleme in der Vergangenheit gehabt, jeder hat sie gehasst, passt. Plot fertig. Und es spielt sich genauso langweilig. Ja, ich habe auch schon gehört, dass du es läufst nicht, durch. Nicht gut ist. Echt du kriegst gut. Tonnenweise Quests mit, töte 70 davon, töte 100 davon. Es ist jetzt übertrieben, aber so fühlt sich's an. Ja, MMO-Quests. Sammel mir 5 Federn, sammel mir 6 Schuppen, ich will 3 Felle haben. Und nur so verdienst du Geld, um deine Waffen zu upgraden, damit du irgendwas reißen kannst am Ende. Und sie klatschen dich zu mit denselben fucking Gegnern, die ich in Tales of Arise schon 30 Stunden gekloppt habe. Mit denselben Leveln, die ich schon 30 Stunden erkundet habe. Inklusive eines Dungeons, der neu ist, der dann aber daraus besteht, erst kriegst du keine Bosse, sondern, wie wir es in Tales of Arise gewöhnt sind, Story, Story, Story, Story, Story, Story, Story, Story, Story, Story, ab und zu mal ein Bosskampf, Story. Okay, jetzt geht's aufs Ende zu. Du hast alles bis auf die letzten 2% gespielt. Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight. Ausrüstung ändern, Ausrüstung upgraden, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Bossfight, Endbosskampf. und diese, du konntest keinen dieser Kämpfe auslassen am Ende. Was so unglaublich zäh ist, ich habe mehr in diesen Endboss-Kämpfen damit verbracht, die gegen diese fucking Bosse zu kämpfen, als die Story davor erzählt wurde. Wenn ich mal die Sidequests ausschalte, also neben rausschiebe. Und das... Oh. Und dann spielst du es und du hast 40 Minuten Bungee-Kampf gegen einen Boss, den du locker gegenheilen kannst, der aber so fucking viel aushält, weil du ihm 5 seiner Panzer vernichten musst, damit er endlich angreifbar ist, nur um dann eine sinnlose Sequenz zu sehen, wie er sich verwandelt und du in dem Unbesiegbarkeitsmodus bist. Du prügelst auf diesen Gegner ein, ohne irgendeine Taktik, Konsequenz, haust eine Fähigkeit nach der anderen raus und musst ein Gesabbel ertragen. Ja, aber wir sind doch Freunde, hör uns zu, wir sind Freunde. Denk an die Freundschaft. Freundschaft kann alles besiegen, du musst nur an dich selbst glauben. Boah, ich krieg Aggression, wenn ich nur dran denke. Also, wir kommen langsam in die Wut-Ebene meiner Flop-Liste. Merkt man gar nicht. Und deswegen ist dieses DLC hier stellvertretend für das ganze Game, weil das DLC dieses Jahr rauskam. Und es nochmal eine Schippe draufgelegt hat an Aufregungsfaktor. Weil Tales of Arise an sich war das erste Drittel gut. Nee, ich habe aufgegeben, weil es mir sogar auch ein Sack gegeben hat. Das bei war mir meine Flops. Bei mir Platz Nummer 7, der für mich schlecht ist, ich habe sehr rass, ist Hi-Fi Rush. Der Hauptcharakter heißt Chai, wie Chai-Tee. Das sagt schon alles eigentlich. Er hält sich für den größten Rockstar überhaupt und er muss Gegner besiegen im Rhythmus. Das heißt, alles wabert immer im Rhythmus hin und her und wer bessere Kombos hinzumischen, musst du im Rhythmus sagen. Es ist ein Rhythm-Action-Game. Rhythm Action Adventure. Da gibt's aber dieses, gute. Das Problem ist nur, wenn du wie ich Rhythm Games verabscheust wie die Pest und weil du keinen Rhythmus hast unter anderem, weil du das einfach dämlich findest und sich dadurch die Kämpfe unglaublich in die Länge ziehen, weil wenn du normal angreifst, kriegst du Strafe und wenn du im Rhythmus angreifst, was halt eindeutig zu lange dauert, machst du nur so mehr Schaden, was scheiße ist. Die Story ist Müll. Die Story ist einfach Müll. Du triffst irgendwelche anderen Leute und musst gegen so einen Obertypen am Ende dann kämpfen und besiegst halt die Bosse. Es ist Scott Pilgrim im Schlecht erzählt. Nur mit einem scheiß Ende. Es ist wirklich so, es ist übel. Boah, übel. Also ich find's eins der furchtbarsten Games, die ich hier gespielt habe. Ich hab's durchgespielt. Ich war froh, als ich's durch hatte, als es endlich vorbei war. Ich gesagt habe, ja, das mag für sehr viele Leute unglaublich gut sein. Für mich persönlich ein absoluter Mist, den ich nie wieder sehen will. Und ich hoffe, dass die Leute, das ist von den Leuten, die übrigens die Evil Within gemacht haben. Und das Einzige, was ich hoffe, ist, macht mir die Evil Within 3 und nicht nochmal so eine Scheiße. Vielen Dank. Kommen wir zu Platz Nummer 6 der besten Games des Jahres. Und diesmal fängt Markus an. Ja, jetzt haben wir die erste Überschneidung oder die einzige Überschneidung zur durchgespielt Liste, weil ich es unterschiedlich aufgeschrieben habe. Hier stehen stellvertretend die gesamten Pixel Remaster. Alternativ auch hier Dave the Diver. Hatte ich mir überlegt als Alternative, aber eigentlich möchte ich Pixel Remasters nennen, wegen Final Fantasy VI. Weil es auch hier in dieser ganzen Remastered nicht nur umfangreich ist, super geile Story bietet, geile Charaktere, die geschrieben sind. Du kannst dich in jeden verlieben von denen. Du liebst auch jeden am Ende des Spiels. Es ist auch recht umfangreich von der Dauer. Und du kannst so viel cooles Zeug machen, das nicht zwingend mit der Hauptstory zu tun hat. Du kannst einfach die Welt erkunden. Du kannst Geheimnisse entdecken. Du hast Abenteuer, du hast gute Story, du hast gute Charaktere, du hast viele emotionale Momente in diesem Game. Also, Jürgen, spiel's. Ja, gilt wieder das gute alte Motto in unserem Podcast. Spielt's einfach. Spielt es richtig. Einfach. Richtig. Spielt es einfach. Und das hat ganz klar mich davon abgehalten, es jetzt durch Dave the Diver zu tauschen, weil ich es vorher in der Durchgespielt-Liste hatte, weil es mich so gepackt hat und mir so viel Freude bereitet hat. Ich möchte es unbedingt nennen. Kann ich verstehen, absolut. Kommen wir zu Platz Nummer 6, der für mich besten Games des Jahres, und das ist Zelda Tears of the Kingdom. Es ist eine großartige Fortsetzung von Breath of the Wild, wobei es mich tatsächlich sagen muss, ich finde es besser als Breath of the Wild, und es ist sehr hart, danach nochmal Breath of the Wild anzufangen, weil Tears of the Kingdom, wie stand es in dem Meme? Ist dasselbe Spiel Breath nur besser. Ist dasselbe Spiel nur besser. Breath of the Wild, did walk, so Tears of the Kingdom could run. Yes. Es ist so ein verdammt gutes Game. Es macht so viel Spaß. Die Tempels sind cooler. Du hast so viele Möglichkeiten. Die neuen Fähigkeiten sind geil. Story finde ich tatsächlich spannender und interessanter. Die Welt finde ich cool. Du hast jetzt drei Abschnitte. Du hast die Wolken, die Erde und unter der Erde, wo du dich austoben kannst. Den gruseligen Waffen Untergrund. Cool. Ja, gruseligen Untergrund. Du hast neue Waffen, du hast neue Möglichkeiten, eigene Waffen zu erstellen, die Sachen zusammenschmilzt. Eine fantastische offene Welt, eine riesengroße offene Welt, die auf der Switch fantastisch aussieht. Pokémon Company? Ha? Hier? Ha? So, da drauf tippen und sagen, so geht das. Und nicht, die Switch hat keine Möglichkeit, alle Möglichkeiten ausgeschmitzt. Naja, im selben Jahr kam auch Xenoblade 3, ihr Penner. Dennoch, Tears of the Kingdom ist so verdammt gut und es ist bei mir nur so weit unten, weil ich nicht so weit gespielt habe, weil so dermaßen viel anderer geiler Shit rauskam. Dennoch, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen und dann nochmal richtig, richtig fett Zeit investieren, weil das Spiel war so, so, so, so geil. Absolute Empfehlung, meines Erachtens. Ob es war mein Platz Nummer 6. Jürgen, was ist dein Platz Nummer 6? Spider-Man 2. Oh. Ja, das ist an sich eine tolle Zusammenführung der beiden Spinnenmänner. ich fand es halt nur ein bisschen anstrengend, dass sie das mit Venom so lange aufbauen mussten, obwohl klar war, was passiert. Ja, es war sehr vorhersehbar. Also es war vor allem, dass das Spiel wirklich so die ganze Zeit so tut, als wüssten wir nicht, was passieren wird. Als wüssten wir nicht, wer Venom ist. Vielleicht gibt es den einen Spieler, der es wirklich nicht wusste. Ja, es ist halt. Es gibt viele Leute, die. Es gibt. Also ich habe ein paar Streamer gesehen, die hatten keine Ahnung von Marvel. Die hatten null Ahnung, haben dieses Spiel gespielt und haben gesagt: Ach, er ist. Oh, cool, das habe ich jetzt nicht vorhergesehen. Und alle im Chat so: Jesus Christ. Ja. Und auch, dass du da am Anfang vom Spiel diese 27 Minispiele auf dem Freizeitpark hattest. Das fand ich cool, das fand ich nett. Ja, es war nett. Minigames, Minigames. Ja, vor allem, und Peter gewinnt sowieso alles. Ja. Aber an sich, es hat trotzdem eine ganz nette Geschichte erzählt. Man hat Kraven the Hunter endlich mal vernünftig kennengelernt. Yep. Insofern interessant, dass ja der Film, der rauskommen sollte, ganz anders sein wird, weil Kraven the Hunter in dem Film ja tierlieb ist. Ein Pazifist. Fuck it. Kraven the Hunter, ja. Willst du mich Ja, darauf gehe ich auch gar nicht weiter ein, aber ich wollte es halt einfach nur gesagt haben, weil ich es so immens witzig finde. Weil ich es großartig finde, da, wie sie Kraven eigentlich hier reingebracht haben. Außer der Tatsache, dass er Spider-Man halt einfach bei der ersten Begegnung einfach umgebracht hat, ohne dass Peter sich irgendwie wehren konnte. Was halt total dämlich war, weil so schwach ist Peter nicht. Aber wie gesagt, an sich ein tolles Spiel. Hier Miles MVP. Ja, bester Mann. Ja, Miles MVP, bester Mann. Zweitens, hört endlich, und der Grund, warum es weiter unten in der Liste ist, hört endlich auf, mich die ganze Zeit MJ spielen zu lassen. Obwohl MJ in dem Game absolut OP war. Ja, das ist so. Weißt du, oh, als Peter Parker, die Spinne mit übermenschlichen Kräften, brauche ich eine 25er-Kombo, um den Gegner zu töten. MJ, tot. Ja, ich hab mir auch gedacht, du, Peter, kannst du nicht die Knarre MJ wegnehmen? Weil sie ja die Knarre von Silver Sable hat. Ja, und damit killt man, one-shottet man anscheinend alles. Anscheinend. Ja, aber wie gesagt, es ist ja trotzdem in der Mitte meiner Liste, weil ich das Spiel ja trotzdem sehr gut finde. Also ich habe keine Sekunde bereut, die ich es gespielt habe. Cool. Kommen wir zu Platz Nummer 6 der schlechtesten Games. Diesmal fange ich an. ihr kennt ja Tower Defense Games, ne? Ja. Logisch. Ihr wisst ja, dass die eigentlich auch Spaß machen können, ne? Wenn sie gut gemacht sind. Ja. Meet Your Maker dagegen absolut nicht. Meet Your Maker war von vornherein, wo ich den Trailer gesehen habe, ja, this is going to be bullshit. Das war meine erste Reaktion. Weil Meet Your Maker ist ein Tower Defense Game, wo du dein eigenes Zeug aufbaust. Du brauchst aber Ressourcen. Und diese Ressourcen holst du dir, indem du als 3D-Figur durch andere, von anderen Leuten, deren ihr Zeug durchläufst und Sachen klaust. So. Das Problem daran ist, dieses Spiel ist dermaßen, also wenn du stirbst, verlierst du das ganze Zeug, was du mitnehmen möchtest. Mhm. Das heißt, du kriegst in den ersten paar Metern 30, 40 Fallen hingelegt, dann fertig. Erledigt. Und du kannst währenddessen keine Sachen aufbauen. Bist du nicht schnell genug und hast das Spiel am Anfang direkt schon gespielt, weil das Matchmaking für den Arsch ist, wirst du in Sachen reingeschleudert, die 80 Meter groß sind. Und das Zeug steht ganz oben in der kleinen Kiste. Währenddessen darfst du dich durch 25 Milliarden Sachen durch Hechten, Schießen und so weiter. Bullshit. Das Spiel ist Schrott. Ich bin froh, dass es gefloppt ist. Es kam nämlich, am Verkaufstag war es schon im PS Plus drin. Und das war schon mein Ding so, das haben wir direkt im PS Plus gekriegt. Das ist kein gutes Zeichen. Also habe ich es ausprobiert und habe dann festgestellt, ja, das Game is going to be sucky. Und ich hatte recht. Das Spiel war scheiße. Sucky ist ein schönes Wort. Ja, es war absoluter Müll. Und ich hoffe, dass ich nie wieder was davon sehen muss. Es gibt DLCs zu diesem Game. Warum weiß ich nicht? Es wird immer noch verkauft. Warum weiß ich nicht, wenn es kein Schwein mehr spielt? Schrott, braucht kein Mensch. Weiter. Markus, Platz Nummer 6. Platz Nummer 6, ein Spiel, zu dem ich schade finde, dass ein DLC überhaupt rausgekommen ist. Weil es das überhaupt nicht verdient hat. Wir hatten gerade ein Spiel so mit nahezu sinnloser Story, die bewusst einfach nicht eingefügt wurde. Jetzt haben wir ein Spiel, das sich einbildet, Story zu haben. Manche würden jetzt behaupten, es liegt am Genre, warum ich es kacke finde. Aber da habe ich ja in meiner durchgespielten Liste mit Callisto Protocol dagegen gehalten. Und es ist einfach nervtötend, weil ich hasse alle Charaktere darin. Es ist absolut sinnlos, was passiert. Der Grundplot-Twist ist ein Portal für wirklich, wirklich Arme. Und es gibt einen fucking Vergewaltigungskühlschrank, der mir so dermaßen auf die Eier geht, dass ich ihn am liebsten in die Luft gejagt hätte und es nicht durfte. Atomic Heart. Atomic Fart, ja, ja. Es ist langweilig, es hat keine Story, jede Passage fühlt sich übertrieben lang an. Es gibt keinen Plot-Twist, weil du im ersten Moment weißt, okay, du bist der Böse. Yep. Warum spiele ich jetzt nochmal? Ja. Und es ist nicht der offensichtlich Böse, der Böse, sondern das spoilere ich jetzt nicht. Und egal welches Ende du spielst, ob gut oder böse, für dich als Charakter ist alles scheiße. Yep. Also du kannst kein Happy End kriegen. Egal was du tust. Du kannst nur die Welt vernichten oder sie eben nicht vernichten. Aber Kacke ist im Nachhinein alles. Das DLC habe ich nicht gespielt, aber hier auch mit diesen Ausrüstungen, Umrüstungen und dieser ständige Flirt mit diesem Kühlschrank. Bah! Das ging mir so auf die Nüsse. Oh, hallo mein Schatzi. Oh nein, geh weg. Bah! Ich mag dich nicht. Ich habe irgendwann aufgehört, meine Ausrüstung zu verbessern, deswegen. Weil mir das so auf den Keks gegangen ist. Ich habe immer überlegt, komme ich noch durch die Kämpfe? Ja. Komme ich noch durch? Ja. Und auch die Bossfights waren manchmal so unbalanciert. Du hast Bossgegner gehabt, die du weggenukt hast, ohne irgendein Problem oder Sinn und Taktik. Und dann gab es Bosse, bei denen sie den Geschwindigkeitsregler übers Maximum gedreht haben. Ja, okay, ich habe jetzt die Story verstanden. Ich habe nicht die Story, die Taktik verstanden. Ich weiß genau, was ich tun muss. Ja, aber der Boss ist zu schnell für mich. Ich bin zu alt, meine Reaktion ist zu langsam, um diesen Boss vernünftig spielen zu können. Ärgerlich. Super ärgerlich. Und das bei einem Spiel, wo ich echt mittendrin dachte, hör's auf. Ich hab's nur durchgezogen, weil ich mir gesagt habe, nein, dieses Jahr will ich die Spiele auch durchspielen, wenn ich sie anfange. Also absolut tatsächlich Platz 6. Es steigert sich jetzt. Kommen wir zu Platz Nummer 5 der besten Games des Jahres. Und da fängt der Markus an. Ja, da kann ich es kurz und knapp halten. Auch das Spiel haben wir gerade gehört. Spider-Man 2. Ich hab nur noch die Ergänzung, ich hätte tatsächlich gerne Felicia Hardy gespielt, alias Black Cat. Miau. Dieser Schärfer aus den Je, ja. Oh. Ich hatte immer wieder die Frage, warum kann nicht MJ nach Paris? Mit ihrem blöden Taser. Ich habe jede Ding gehasst und das ist tatsächlich auch der Grund, warum es so weit runtergerutscht ist. Die Haupt-Spider-Mans habe ich geliebt. Auch das Ende fand ich super. Der Aufbau mit Venom war zu lang, ja. Und die Passagen mit MJ waren für mich noch schlimmer als im ersten. Absolut unnötig. Und noch eine kurze Ergänzung, das habe ich vergessen. Ich hätte gerne Venom länger gespielt. Ah, das. Ja. Ich hätte Venom gerne als eigenes DLC, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich dafür die Möglichkeit hätte, als Miles Felicia richtig rumzukriegen. Miau. Ja, aber Miles ist ja an seiner stummen Torte dran. Auch gut, ja, aber hast du Black Cat in ihrem Anzug gesehen? Natürlich habe ich sie in ihrem Anzug gesehen, Alter. Dass sie nur eine Mission da war, hat mich da noch trauriger gemacht. Obwohl diese Mission, glaube ich, eine der besten Missionen in allen drei Spider-Mans waren. Gott, war das geil. Oh ja, mit diesen Portals und oh. Ja, das war ziemlich cool. Allein, dass sie Doctor Strange da irgendwie mit reingebracht haben, war ja fantastisch. Ja, Mann, mega cool. Auf Platz Nummer 5 bei mir, welche Überraschung, da kann ich mich direkt anschließen, Markus. Spider-Man 2! Spider-Man 2 war für mich eine absolute, ich hab's auf Platin gespielt, eine absolute Offenbarung, was. Es ist mehr von Spider-Man. Es ist absolut mehr von Spider-Man. Es ist großartig, es ist wunderbar geschrieben. Ich hatte jede Menge Spaß. Die Szene mit Venom war das Geilste in dem kompletten Game für mich persönlich. Als ich Venom spielen durfte und dadurch Rampage gegangen bin, das war so geil. Hat so viel Fun gemacht. Ich weiß, was Insomniac noch plant, weil es wurde ziemlich viel geleakt. Da ist einiges geplant, was ich hier jetzt nicht erwähne. Da rede ich mit euch ein andermal drüber. Dennoch, Spider-Man 2 war mehr vom selben, besser vom selben, fantastisch und Miles MVP, absolut. Und Black Cat, miau. Die wahrscheinlich beste Staffelstabübergabe, die je gemacht wurde. Ja, absolut, absolut großartig, absolut herrlich. Jürgen, du bist am Platz Nummer 5. Persona 4 Golden. Oh. Mein erstes Persona, ja. Ich verstehe es. Und meine Fresse, ist das Spiel einfach nur gut. Und ich bin ja genauso wie Markus, wir sind ja ein Sucker für diese ganzen Beziehungsgeschichten. Und meine Fresse, ich teilweise war es so, ja, aber du musst spätestens morgen in den Dungeon. Ich will aber weiter zur Schule gehen. Lass mich mit dem Dungeon in Ruhe. Ich brauche kein Gameplay. Vor allem, weil die Dungeons und das Kampfsystem ja total Spaß machen. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja, aber die Schultage sind zu kurz, um alle kennenzulernen und alle zu daten. Geil. Ja, ich finde, man bräuchte eine Tageszeit über den Tag mehr. Ja. Aber sonst, ich glaube, das macht den Reiz aus, finde ich. Ja, natürlich. Aber es ist halt einfach nur, keine Ahnung, die Charaktere sind alle so toll geschrieben. Jeder noch so kleine Charakter ist interessant. Oh ja, absolut. Richtig gut. Und es ist so fantastisch, so großartig geschrieben, die Story ist genial. Ich meine, wer nicht das Herz für die kleine Schwester öffnet, dem kann ich auch nicht helfen. Ja? Wer nicht das Herz für nahezu jeden dort öffnet. Juness. Bitte? Every day is great at your Juness. Best. Jeder dort ist ein dateable Character. Ja, außer deine Schwester und dein Vater. Außer du könntest einen anderen Typen spielen. Ja. Komm, Sojiro, let's go. Der einsame Kopf. Wir sind hier doch immer noch im Japanischen unterwegs. Da gibt's auch Animes in die Richtung. Also, ja. Everything is possible. Ja, aber es ist, wie gesagt, die kleine Schwester. Oh. Ja. Weißt du, du brauchst nur 3 Unterhaltungen mit ihr und du würdest alles für dieses Mädchen tun. Sie ist halt richtig typisch kleine Schwester. Du hast so nicht cool. diese... Romance-Dinger, sondern sie wird in 3 Sätzen zu deiner Schwester. Ja, und du liebst sie einfach nur und du willst sie mit deinem Leben beschützen. Es ist großartig. Und niemand ist gut genug für sie. Nee. I'm going to kill everyone who ever wants to hurt you. Großartig, es ist so. Kommen wir zu Platz Nummer 5 der schlechtesten Games. Dann mache ich gleich direkt, und zwar Atomic Heart. Wie ich es gerne nenne, Atomic Fart. Fuck this game. Es ist Bioshock auf Wish bestellt. So ein Müll habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Darf ich es geil finden, wie du dich vorhin zurückgehalten hast dann? Ein absoluter Schrott. Es hieß jetzt, oh, es hat voll die Bioshock-Vibes. Ja, hat es, stimmt, dann habe ich es gespielt. Aber kam bei Vergewaltigungskühlschrank, nämlich so, yep, I'm done. Da war ich raus. Ich so, ja, fuck this game, I'm out of here. Schrottgame, ich will, dass du deine Teile in mich steckst. Oh Gott, das ist so ein. Es ist so schrottig, dieses Game. Ich hab's nicht gespielt es rollen sich mir die Zehennägel auf. Ja, sei froh. Das Platz war nur 5. Ein Satz des Kühlschranks. Ja, der reicht mir schon. Platz Nummer 5 der schlechtesten Games. Jürgen diesmal. Jetzt ja, so, und jetzt ganz kontrovers. Hogwarts Legacy. Erkläre er warum. Ja, das ist das erste Mal und es wird bestimmt in den nächsten Jahren nicht das letzte Mal sein, dass ich ein Spiel auf beide Listen packe. Weil alles, was nicht mit der Schule und Hogsmeade zu tun hat, ist einfach nur Scheiße. Keiner hat danach gefragt, diese ewig langweilige Umgebung zu erkunden. Keiner hat danach gefragt. Alles, ja. Diese ganzen kleinen Scheißdörfer, die aus 3 Häusern bestehen, das braucht keinen Schwanz. Ja, hallo, willkommen in Schottland. I don't give a shit, ich will zurück in die Schule. Ja, und dann ist und das wird ja immer größer. Oh, jetzt ist da vorne sogar noch eine Bucht. Und ja. Da sind nochmal ganz, ganz versteckt in der Höhle wird ja dieser riesige Bohrer gebaut. 5 Meter entfernt von Hogwarts. Ja, natürlich. Ist klar. Ah! Und es ist... Nee, alles außerhalb von Hogwarts und Hogsmeade hat mich so wütend gemacht. Es war so furchtbar, weil du dann auch immer 6 Stunden dann überall hin unterwegs warst für die Sidequest und hast sie, hier, treffen wir uns da in Dorf XY, dann fliegst du da eine halbe Stunde gefühlt hin. Ja, wir werden in die Schule gehen und das machen. So, dann treffen wir uns gleich in der Schule. Wofür bin ich jetzt hierher gekommen? Um den Schnellreisepunkt freizuschalten. Ah! Ja. Und wie gesagt, wie schon vorhin erwähnt, in der letzten Spieldrittel ist die Story einfach nur noch langweilig und streckt sich und extrem. Ja, es ist. Du willst es eigentlich nur noch hinter dich bringen und das ist halt sehr schade. Und das ist halt in der Schule halt nicht das, obwohl du die ganzen Anfänge davon spürst, dass es halt überhaupt kein Moralsystem gibt. Obwohl das Spiel deutlich darauf hintet, dass mal eins gedacht war. Das stimmt. Und dass so die ganze Zeit, die Flüche sind böse, die Flüche sind böse und du alle 5 Minuten jeden bösen Fluch einfach spammen kannst und es keinen Schwanz interessiert. Machst du den von einem Lehrer, das würde ich nicht nochmal sehen. I'm sorry, ich habe gerade den bösesten Fluch der Welt. Alles klar, never mind. Okay, ich darf das. Ich bin ein Fünftklässler aus einer anderen Schule. Es ist einfach nur... Ja, es ist war halt, sehr viel es, gesagt. Es ist halt wahnsinnig schade, weil, wie schon erwähnt, deshalb ist es ja auch auf meiner Top-Liste. Dass alles sonst in der Schule so geil ist. Ja, absolut. Dass es das halt abgefedert hat, dass das Spiel trotzdem sehr mag und mich sehr, sehr, sehr auf den nächsten Teil freue. Ich auch, auf jeden Fall. Aber ich wollte doch eine eigene Sektion haben, wo ich mich ein bisschen darüber auskotzen muss. Deshalb steht es auch auf meiner Flop-Liste. Gut. Markus, Platz Nummer 5 der Flop-Games für dir. Flop 5. Gehen wir in der Geschichte weiter mit... Anführungszeichen Story Games. Mato. Ein Spiel, das mich vom Aussehen. Das war ein Coverkauf. Mato war tatsächlich ein Coverkauf. Das war ein Steelbook-Kauf. Das hat sich auch cool angehört. Weil du halt einfach ein Detektiv bist, der übernatürlichen Phänomene nachgeht. Du triffst auf einen Schamanen, der dich in eine Parallelwelt begleitet. Aller Persona-Style, dachte ich. Cool. Du hast Dungeons in irgendeiner imaginären oder Parallelwelt mit Monstern oder Abwandlungen von menschlichen Gefühlen. Geil. Mit dann auch noch der Sci-Fi-Welt, die sie da entwickelt haben. Oder Steampunk. Ich weiß nicht, was eher zutrifft. Aber das ist schon alles, was du siehst, ist das Gute dran. Mehr Gutes kann ich an diesem Spiel nicht lassen. Der Soundtrack ist unnötig eintönig. Am Anfang denkst du dir nicht, ja, die Sounds sind gut, die Sounds sind okay. Die Sounds sind echt mies. Gott, gehen mir die Sounds auf den Sender. Okay, ich spiel's auf Mute. Im Laufe der ersten 5 Spielstunden. Dann hast du den ersten Dungeon aber erst durch, leider. Weil du auch so unbalancierte Schwierigkeitsgrade... Ich weiß gerade gar nicht, wo ich als erstes ansetzen soll. Du hast Fähigkeiten, am Anfang kannst du fast gar nichts. Du kannst immer nur eine Fähigkeit in einer bestimmten Reihenfolge, weil sie dann sich Runden aufladen muss, was aber für Bossfights kacke ist, weil du dann nur... Okay, ich habe eine Attacke, die Weakness hat auf dich. Die setze ich ein, jetzt muss ich 5 Runden warten, bis ich wieder Weakness machen kann. Yay, unnötig langgezogen. Die Kämpfe davor sind alle super leicht. Was heißt grindy? Du musst ab irgendeinem bestimmten Part in diesem Spiel diese Dungeons in einer Nebenquest nochmal machen, und zwar in mehreren Durchläufen, bis du dort alle Items findest. Nicht, weil du die Items brauchst, ganz im Gegenteil, du brauchst die Erfahrungspunkte. Weil ausschließlich in Dungeons kannst du kämpfen, kannst du trainieren, und da gibt's erst später dann Traum-Dungeons, die du aber nur mit bestimmten Ressourcen benutzen kannst. Also wenn du vergisst, dort drin die Kisten zu looten, kann es dir passieren, dass du irgendwann nicht mehr genug Fragmente hast, um in diesen Traum zu dürfen. Und dann hat es eigentlich so ein schönes Phänomen gehabt, so ein einzigartiges Feature, mit dem, dass du als Detektiv, als Gedankendetektiv versuchst, in die Köpfe deiner Gegenspieler einzudringen und ihre Gedanken zu manipulieren. Das ist aber auch bestehend aus einem Kartenduell mit vorgefertigten Decks, die du nicht verändern darfst. Du musst also deine Character-Decks aus deinen Hauptcharakteren nehmen, die auswendig lernen, hoffen, dass du die richtigen Karten zur richtigen Zeit spielst, und dann darfst du aber nur eine bestimmte Anzahl an Karten spielen. Also du darfst nicht mal deine gesamte Hand benutzen, sondern du kriegst immer dieselbe Art an Energie, und diese Punkte verteilst du auf so viele Karten wie möglich. Und dann kommt der größte Scheiß, den man da noch reinbauen kann. Als wäre es nicht schon dumm genug, ein sinnloses Kartenspiel mit absolut randificateden Kartenzugmechanismen da reinzunehmen. Nein, wir geben dem Gegner auch noch 3 Zusatzareale, die du angreifen kannst. Und wenn du die nicht kaputt machst, haben die Negativeffekte auf dich. Aber die kannst du auch nur unter bestimmten Voraussetzungen oder mit bestimmten Schadenstypen angreifen, was wieder abhängig davon ist, welche Karten du ziehst. Und ja, richtig, du kannst kein Deck anpassen, und kein Deck ist spezifisch für einen Gegner ausgelegt. Dass man jetzt sagen könnte, ja, du hast nur das falsche Deck. Nein, weil selbst wenn du das passende Deck nimmst, ziehst du Scheiße. Oh. Klingt ja super. Und nervtötend ist, wenn du es dann 3-mal nicht gewinnst. Du musst 3-mal spielen, erst dann darfst du skippen. Okay. Also du wirst nicht gezwungen, es durchzuziehen. Und die Story ist total planlos. Am Anfang bist du irgendeinem Gangsterboss hinterher, dann gibt sich wieder ein neuer Gegner, dann gibt sich wieder ein neuer Gegner. Du weißt eigentlich nie, was du tust, außer dass du irgendeinem großen Bösen auf der Spur bist. Dann kommt noch Zeitreise-Shit mit rein, unnötige Plot-Twists, Parallelexistenzen. Ich will jetzt gar nicht spoilern, falls ihr spielen wollt. Wo du dir eigentlich nur die Waffe an den Kopf halten willst und du denkst, ich bring's hinter mich. Und das ohne das Ding durchzuspielen. Ich habe am Ende irgendwann angefangen, Passagen der Storytexte zu skippen, weil immer wieder wiederholt wird, was du getan hast. Erinnerst du dich noch, als du den Mafia-Boss da angehört hast? Ja, das hatte jetzt mit dem zu tun, was wir jetzt haben. Erinnerst du dich noch dran? Und weißt du noch, als wir den einen befreit haben und als wir da irgendwie mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet haben? Erinnerst du dich noch dran? Oh, ich habe es ja am Stück durchgespielt. Und ich will nicht alle 10 Minuten erinnert werden, was ich vor einer Stunde gespielt habe. Und irgendwann sind die Bosse und Gegner ständig recycelt worden. Weil die Krone aufgesetzt hat die Endboss-Arie, wo du jeden Bossfight, den du im Spiel schon mal hattest, nochmal machen musstest, um zum Endboss zu kommen, den zu klatschen, nur um ihn unmittelbar danach nochmal zu klatschen in der neuen Form. Aufregend. Und natürlich war ich bis dato heillos überlevelt, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, ist mir scheißegal. Ich spiele jetzt alle extra Dungeons durch und schau, wie weit ich komme. Ich spiele jeden der extra Dungeon dreimal durch und nur das hat so viel Zeit an diesem Kack-Game gekostet. Oh. Und ich habe mich nicht mal damit auseinandergesetzt, was ich mit den Waffen tun könnte. Ich habe einfach Auto-Ausrüsten genommen. Und bei den Fähigkeiten, wo du schön puzzeln kannst, weil du kannst Fähigkeiten auch eigentlich puzzeln, dafür musst du aber die Chips finden, also die Speicherkarten, die du dann richtig positionieren musst, damit sie sich gegenseitig Synergieeffekte, also die Linien aufeinander zeigen. Nur dann kriegst du extra Fähigkeiten. Und ich habe einfach gesagt, scheiß drauf, da arbeite ich mich nicht ein. Skip, Auto, Auto, Auto. Und ihr kennt mich lang genug, dass ihr wisst, was es bedeutet, wenn ich in einem JRPG-ähnlichen Game mich weder mit Ausrüstung, noch Taktik, noch meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten beschäftige. Nichts Gutes. Oh, endlich bin ich's los. Endlich konnte ich alles zu Mato Anomalies loswerden, was mich angekotzt hat. Meine Güte, da hat was gebrodelt. Da hat was ganz schön gebrodelt, ja, das hat man gemerkt. Ich habe das Ding fast 30 Stunden gespielt, davon 10 Stunden Training. Ich bin beeindruckt, mindestens dass du es durchgezogen hast, Markus, ohne Spaß. Deswegen sage ich, nächstes Jahr werde ich mir das nie wieder antun, jedes Spiel, das ich anfange, auch durchzuspielen. Kommen wir zu Platz Nummer 4 der besten Games des Jahres für uns. Und da würde ich sagen, der gute Jürgen fängt an. Final Fantasy Pixel Remaster. Nice, sehr schön. Ja, eigentlich wollte ich einen Remaster nicht so weit nach oben setzen, aber dafür hat es mir halt viel zu viel Spaß gemacht. Und jetzt hast du den 6. noch nicht gespielt. Ja, ich weiß. Dräng mich nicht. Auf jeden. Ja, es wäre noch weiter oben gelandet, meine ich damit. Nee, aber das Pixel Remaster, Gott, hat das Bock gemacht. Der einzige Flaw, den das Spiel hat, ist, wenn man es wie Markus und ich zu schnell hintereinander durchspielt, dass alles so ein bisschen breiig wird. Weil halt, ja, die Spiele nun mal den Stil bedingt alle gleich aussehen. Aber es ändert nichts daran, dass ich bei jeder Story ergriffen war, außer bei der ersten natürlich, weil das war halt noch der Prototyp von allem. Aber die Charaktere sind toll, das Kampfsystem macht, egal in welchem Teil, einfach nur Spaß. Die immer wieder Bahamut als Aufruf zu finden, ist immer ein Genuss. Und damit dann den Endboss wegzufegen. Und es ist immer schön, wenn man beim Endboss ankommt und der dich erstmal wegröstet und du denkst, warum? Vorher kommst du ohne Probleme durch, drückst die ganze Zeit nur A, guckst gar nicht richtig hin, kommst zum Endboss und auf einmal zerstört der dich einfach. Ich glaube, beim vierten Teil war es, da habe ich wirklich den ganzen Abend dran gesessen. Bei mir im Schlimmsten war es bei Teil 1 tatsächlich. Ich muss sagen, mir ging es halt bei Teil 1 auch am schlimmsten und dann habe ich von Teil zu Teil langsam ausgelernt, welches Level brauchst du denn in etwa für einen Endboss. Und gebe es auch ich habe dann dreifache XP angemacht, bis ich das Level erhalten habe. Ich habe in jedem dreifache XP angemacht und habe mit dem Murkrow gefolgt, because fuck it. Nee, man muss schon alles machen, weil Bahamut muss man finden. Ja, ich habe auch weitestgehend versucht, zumindest alle Aufrufe zu haben. Also Leviathan und Bahamut sind eigentlich immer Pflicht. Ja. Finde ich persönlich. Aber auch das Jobsystem in den verschiedenen Teilen macht immer wieder Bock. Es ist halt einfach nur schön. Es ist so, ich weiß nicht, ob ich das auch zu so einem Ritual mache, alle ein, zwei Jahre mal wieder alle durchzuspielen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Deshalb ist er auch so weit oben auf der Liste gelandet, weil es einfach nur geil war. Ja. Und der beste Teil sogar noch vor mir liegt. Meine genau. Platz Nummer 4. Ja, wir bleiben im Nostalgiefaktor, oder? Gerne. Würde ich sagen. Ich konnte endlich die zweite Geschichte eines Uraltklassikers beenden und somit beide Ebenen und Seiten desselben Geschichte erlernen. Und nach 20 Jahren kenne ich nun beide Seiten von Star Ocean Second Story. Es ist so genial, es lohnt sich, es von beiden Seiten kennenzulernen. Du hast super geile Charaktere, du findest leider auch nie alle in einem Durchlauf, weil es sich auch ändert, mit wem redest du, wie erfüllst du die Quests, wie redest du mit den Leuten. Also ich habe mindestens 2-3 Charaktere verpasst, weil ich die Waffen kaufen konnte. Und ich habe es ja ohne Guide gespielt. Darum wusste ich, 2 muss ich verpasst haben, weil ich konnte eine Peitsche und ein Breitschwert kaufen. Ja, aber ich habe die Charaktere dazu nie gefunden. Und irgendwann war das Spiel aus. Und es hat halt auch einen fucking geilen Anstieg an Schwierigkeitsgrad. Nicht sprunghaft, sondern wenn du immer alles mitnimmst, kommst du gerade so durch am Ende bei den Bossfights. Sie sind anspruchsvoll, aber nicht zu schwer. Du kannst das Spiel so wunderbar brechen, das ist so der Wahnsinn. Ja, und ich, das wollte ich gerade sagen, du kannst halt leider, wenn du es spielst wie ich, das Spiel auch nach der Hälfte brechen und dir super leicht machen. Indem du halt die Sonderfertigkeiten, die du bekommst, in der richtigen Reihenfolge lernst. Ja. Mehr XP und irgendwann machst du 2-3 Dungeons auf Verdreifachung der Kämpfe, dass du also nach jedem Schritt einen Kampf hast mit mindestens 4-5 Gegnern in Reihe und da levelst du so abartig schnell. Hm, das stimmt. Aber because why not? Kommen wir zu meiner Platz Nummer 4, der für mich besten Games des Jahres. Ich habe den ersten Teil dieser Reihe dieses Jahr zum allerersten Mal durchgespielt und war begeistert. Ich hörte von davon, dass es keine Konsolenversion geben wird. Da war ich richtig pisst, dass es davon keine Konsolen gibt. Sondern erst für die fucking Stadia. Und ich dachte, wer interessiert die scheiß Stadia? Gott sei Dank ist das Ding erwartend pleite gegangen. Deswegen möchte ich hiermit der Stadia danken dafür, dass ich dieses Jahr Baldur's Gate 3 doch noch auf der PlayStation 5 spielen durfte. Baldur's Gate 3 ist ein fantastisches Game. Es ist eine großartige Story, die immer wieder erweitert wird durch Patches und durch Updates. Hat eine fantastische Community, hat Game of the Year abgeheimst noch und nöcher überall, was ich auch sehr gut verstehen kann. Hat großartige Charaktere, hat ein sehr gutes Kampfsystem. Ist bei mir auf Platz Nummer 4, weil ich mich natürlich wieder hab ablenken lassen wie jeden anderen möglichen Scheiß. Und das Spiel immer wieder weiter gepatcht wird und weiter erweitert wird, deswegen mich irgendwie so ein bisschen daran hindert, es weiterzuspielen. Ich habe auch schon zu Jürgen gesagt, ich glaube, wir sollten einfach warten auf die Definitive Edition und das dann noch komplett nochmal von vorne anfangen. Da hätte ich ein Veto, auch wenn ich mich eigentlich zurückhalten möchte noch. Wieso warten, wenn du es bis dahin mindestens 3 oder 4 Mal auf unterschiedlichen Geschichtsebenen durchgespielt haben könntest? Weil ich ein Mensch bin, der Spiele meistens nur solche großen vor allem einmal durchspielt und dann nie wieder. Das ja, ist du dann, lebst ja dreimal ja, ja, eine neue ich weiß. Geschichte. Ich weiß, das ist ja auch bei Fire Emblem so. Ich weiß, absolut. Aber ich weiß haargenau. Ich weiß haargenau, wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe, rühre ich es nicht mehr an. Ich kenne mich. Dann werde ich es vielleicht kurz anfangen und werde dann wieder aufhören und werde es dann nicht weiterspielen und werde es dann einfach irgendwann lassen. Ich kenne mich. Ich werde es einmal richtig komplett durchspielen mit allen möglichen Sachen, die ich nur so beenden kann, wie ich sie beenden kann. Und danach werde ich es vermutlich nicht mehr anrühren. Auch wenn ich es großartig finde, auch wenn ich es liebe, auch wenn ich es fantastisch finde. Für mich ist Baldur's Gate 3 ein geniales Game, was sich lohnt. Jeder, der sich auch nur ansatzweise für CRPGs interessiert, sollte sich Baldur's Gate 3 holen. Jeder. Und ich sag das auch, ich finde das auch so geil, dass sehr viele Leute, die null Interesse an solchen Spielen hatten, mit Baldur's Gate 3 in diese Schiene gerutscht sind und dann gemerkt haben, shit, ich will mehr davon. Und jetzt erkennen, hey, Pillars of Eternity, Pillars of Eternity 2, Warhammer 40k Rogue Trader, For the King und so weiter, dass sie noch mehr solche genialen Spiele entdecken. Pathfinder, dass sie mehr solche genialen Spiele damit auch entdecken. Das finde ich super. Ich finde, es ist großartig. Ich muss es noch durchspielen. Das ist auch wieder der Punkt. Dennoch, für mich ist es auf Platz Nummer 4 und ich finde, es ist für mich gerechtfertigt Platz Nummer 4. Und es ist großartig. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zu den schlechten Games. Auf Platz Nummer 4, Jürgen. Wäre eher weniger ein schlechtes Spiel, sondern eher für mich enttäuschend. Metroid Prime Remaster. Oh, davon hast du so oft geredet. Ja, ich muss es endlich durchgehen, aber ich krieg mich nicht dazu. Das ist aber ein persönliches Problem, weil dass das Spiel gut ist, muss ich niemandem sagen. Große Überraschung, an sich ist es ein gutes Spiel. Vor allem, weil es super flüssig auf der Switch läuft. Der Port ist einfach nur unglaublich gut. Aber das Problem ist, dass so jemand wie ich, der sich super schnell verläuft, da unglaublich schnell die Anhaltspunkte verliert, weil es gefühlt auch keine Anhaltspunkte gibt, weil die Story halt nur sehr rudimentär erzählt wird und ich dadurch permanent nicht weiß, wo ich hin muss und wenn ich eine neue Fähigkeit bekomme, teilweise nicht mehr genau weiß, wo ich sie jetzt einsetzen musste nochmal und ich dann erstmal 2 Stunden durch die Level laufe und da musste ich ja hin. Und ich weiß, dass das an sich der Charakter von Metroidvanias ist, aber ich kann mir irgendwie nie so recht merken, wo ich hin muss. Ich verlaufe mich ständig und keine Ahnung, es hat mich null in seinen Bann gezogen. Null. Die Atmosphäre ist natürlich gut, das Spiel selbst ist natürlich gut. Vielleicht bin ich auch heutzutage zu verwöhnt, weil es keinen Questmarker gibt. Das kann man mir gerne nachrufen. Gebe ich gerne zu. Aber es gibt halt zu wenig Anhaltspunkte. Und dass ich alle 5 Minuten auf die Karte gucken muss, es hilft mir dabei auch nicht. Kann ich verstehen, ja. Weil, wie gesagt, ich kann dem Spiel per se nicht viel vorwerfen. Das ist eher was Persönliches. Aber jedes Mal, wenn ich denke, ich mache jetzt Metroid Prime an, denke ich mir so, und dann meist auch nicht. Kann ich verstehen. Markus, dein schlechtestes Game des Jahres auf Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 4. Wir enttäuschen uns jetzt auch auf persönlicher Ebene. Also das ist auch ein persönliches Problem, würde ich aktuell behaupten. Stefan hat dieses Spiel auch schon 50, 60 Mal dieses Jahr gehört, wie wir abgeraged sind. Kommt hin. Gott verdammt. Es ist nur aufgrund von 3 anderen Spielern, die mich noch wirklich, wirklich wütend gemacht haben. Kein einziger Cast, ohne dass wir darüber reden. Kein einziger Cast. Das haben nur alle Cast-Zuhörer nicht mitbekommen, weil das so, vorher ja, weil wir davor haben. Mal 1-2 Stunden quatschen. Ja, ich weiß schon. Zahnpasta, das Spiel. Colgate-Chan. Ja. Richtig, mit Colgate-Chan und ich rede von Fire Emblem Engaged. So sehr ich jedes Fire Emblem liebe, wegen taktischen Kämpfen, geilen Charakteren, anspruchsvollen Kämpfen, anspruchsvoller Anstieg der Kämpfe, Taktikoptionen, ausgewogene Verhältnisse zwischen dem Schere-Stein-Prinzip, das drin ist, ausgewogene Verhältnisse zwischen Gegnertypen, eigenen Einheiten, der Anspruch, alle müssen überleben. Nein, auch hier in diesem Spiel gab es sogar Leute, die ich absichtlich hätte töten wollen und es nicht geschafft habe. Und dann gibt es auf einmal auch Karten, die unfassbar schwer sind, einfach nur, weil sie einen Einheitentyp haben, der ausschließlich mit einer Waffe zu besiegen ist. Was du lösen kannst, indem du vorher speicherst, bevor du in die Map gehst, allen diese Waffe gibst und dann ist es wieder super leicht. Die Story ist okay für ein Fire Emblem gewesen. Sie war jetzt nicht der Leuchtschimmer. Was ich sehr schön fand dran war, wie mit den alten Charakteren umgegangen wurde, die du quasi aus der Vergangenheit gewinnen konntest, für dich arbeiten, wie sie eingeführt, wie sie dazu kamen, auch so ein bisschen die Entwicklung des Charakters fand ich noch positiv, aber ja, jeder Kampf war pure Langeweile. Irgendwann hast du es erreicht, beim Leveln so zu skillen, dass du einfach, naja, du musstest dich eigentlich auf der Map schon gar nicht mehr bewegen mit der richtigen Ring-Charakter-Kombi. Du hast über die Map den Endboss kaputt geschossen. Und zwar wirklich quer drüber. Und wenn die Mission war, nur den zu killen, okay, erledigt, passt, Haken dahinter. Und für mich, was mir absolut den Wiederspielreiz genommen hat, waren 3 Elemente. Element Nummer 1, die Kämpfe geben mir gar keine Option, sie auf eine andere Art schaffen zu wollen. Selbst die anspruchsvollsten aller. Es gab eine Fluchtquest, die fand ich anspruchsvoll, weil die Gegner bewusst überlevelt waren. Aber dort gab es auch nur eine Taktik, um rauszukommen, und zwar: geh so schnell wie möglich nach vorne und lass deine Tanks hinten stehen, weil nur der Hauptcharakter muss rauskommen. Langweilig. 2. Punkt, das Trainingssystem mit diesen einzelnen aufploppenden Gegenspielern, wo du eh nur die nimmst, die viel Gold geben, weil du Gold brauchst, um dich zu equippen. Und der 3. Punkt ist, durch Speichern und Laden kannst du jeden Einzelnen in einem Speicherstand daten. Weil es interessiert niemanden, wie oft du sie mitgenommen hast, wie lange sie mit dir gekämpft haben. Nein, du kannst beim Händler Blumen kaufen, deswegen Geld, so wichtig. Stopfst sie jedem einfach in den Rachen, liebe mich, bis die Herzchen voll sind und dann gibst du ihm den Ring. Schaust dir die Sequenz an, lädst den Speicherstand vor dem Blumen-Move, gehst zum nächsten Charakter, liebe mich. Das machst du 2 Stunden, dann hast du alle Endsequenzen gesehen. Und furchtbar schlimm dran ist, dass die Geschichten, die die Charaktere erzählen, langweilig und nichtssagend sind. Ich habe mir keine einzige gemerkt. Und ich habe mir alle angeschaut. Das war jetzt mal die Kurzfassung, weil ich bin mir sicher, Jürgen wird bestimmt auch nochmal drauf upragen. Später, ja. Deswegen habe ich mich jetzt auch kurz gefasst. Gut. Für mich auf Platz Nummer 4 der schlechtesten Games des Jahres ist Diablo 4. Fuck you, Blizzard. Oh, du hast fuck you, ja Blizzard. Fuck you, Blizzard. Fuck you, Blizzard. Fuck you, Blizzard. Plädoyer beendet. Gehen wir zu den guten Spielen über. Ja, diese Story ist nutzlos, schwachsinnig. Mich freut es, dass das Spiel im Schneegebiet angefangen hat. Angekotzt hat es mich, dass es 90% aber im Sumpflevel spielt gegen Ende. Und ich hasse Sumpflevel. Und vor allem dieses Sumpflevel, weil es einfach nur nervig ist. Es hat gute Ansätze gehabt, es hatte gute Anfänge gehabt, aber dennoch ist dieses Spiel irgendwann nur noch stinklangweilig gewesen. Ich wollte es nur noch beenden und ich war so froh, als ich fertig war. Wer auch immer auf die Idee kam, dass Gegner mitleveln, gehört erschossen in dem Diablo. Das ist, also Sachen farm, Equipment farm ergibt keinen Sinn in diesem Game. In meinen Augen. Ergibt einfach keinen Sinn. Weil die Gegner mitleveln. Was soll das? Das ist ein Blödsinn. Ja, irgendwann bist du Maximallevel, dann macht's Sinn. Nicht mal dann macht's Sinn. Es ist schwachsinnig. Es braucht kein Mensch. Dieses Spiel soll von mir aus pleite gehen. Ich habe gehört, ja, mit der neuen Season ist es richtig gut. Wo gibst du Shit about Seasons? Mich interessiert die Story und die Story war scheiße. Es Fuck ist kein Multiplayer-Spiel. Es ist kein Multiplayer-Game. Aber die Leute behandeln es. Entschuldigung, kein Singleplayer. Es ist ein Multiplayer-Game. Ein reines Multiplayer. Die Leute behandeln es wie ein Multiplayer-Game. Das ist Schwachsinn. Ich hab davor gesagt, dieses Spiel wird ein schlechtes Pass of Exile. Pass of Exile hat schon keine Story. Dieses Spiel hat einen Hauch von Story. Da kannst du durchgucken. Es ist wie, als ob du auf ein Blatt Papier ein Stück Butter streichst. Da kannst du durchgucken. Ist genauso eine gute Story. Fuck this shit. Never. Nope. I'm out. Fuck this. Kackgame. Kommen wir zu Platz Nummer 3 der besten Spiele des Jahres. Und diesmal fange ich an. Für mich ist das die Final Fantasy Collection. Ich habe sie gespielt bis Teil 5. Ich bin gerade an Teil 5 dran. Ich finde die großartig. So gut. Die überarbeitete Musik, die überarbeitete Pixel, der überarbeitete Pixel-Look. Die Möglichkeit, dass du die Spiele auf doppelte XP stellen kannst, dass du sozusagen die Story so erfahren kannst, ohne dich großartig um die Mechaniken zu kümmern oder allgemein ohne dich großartig darin reinzusteigen, kannst du immer noch, kein Problem. Aber dann macht, dass dir die Möglichkeiten zugegeben wird, finde ich ziemlich cool, dass es sehr einsteigerfreundlich ist für Leute, die zum Beispiel keine Zeit haben, sich jetzt stundenlang da rein zu quetschen mit dem Level-System oder auch keine Lust dazu haben, sondern einfach nur die Story leben wollen. Finde ich super. Ich finde es eine absolut großartige Collection. Ich finde, diesen Knopf sollte es in jedem JRPG geben. Ja, ja, ohne Witz, ja. Ich finde, die Collection ist es jeden gottverdammten Cent wert. So habe ich übrigens auch Persona Teil 4 Golden durchgespielt, da habe ich auch die XP verdoppelt. Gibt es XP-Verdoppelung? Im vierten Teil, in der neuen Version, ja. Gott, ich habe nicht nachgeguckt, ich spiele das auf normal. Meines Erachtens, also wie gesagt, jeden Cent wert, egal ob auf der PlayStation oder auf dem PC oder auf dem Handy oder auf der Switch. Square, ich hätte jetzt bitte nur noch gern ein Remaster von euch, auch auf was anderes, nur auf PC oder auf Handy, und zwar wäre das Chrono Trigger, vielen Dank. Noch genauso in der Version nochmal, wäre alles super. Dennoch, die Final Fantasy Collection ist ein absolutes Muss. Chrono Trigger würde auch ein Port reichen. Das sieht heute auch noch fantastisch aus. Ich hätte halt nur gerne eine Übersetzung. Ja. Es ist großartig. Absolut. Also für jeden Final Fantasy Fan, holt sie euch, schaut es euch an. Die sind groß. Die sind so gut. So gut. Platz Nummer 3 der besten, Jürgen. Super Mario Wonder. Oh, nice. Oh ja. Was für ein großartiges Comeback des Klempners. Nachdem er ja ehemaligen Klempners. Nachdem er ja mit New Super Mario Brothers halt komplett verwässert wurde, was 2D angeht. Es war ja quasi wirklich nur noch das gleiche Spiel immer und immer wieder. Und da kam Mario Maker und wie Stefan richtig sagt, das, da haben sie einfach gesagt, ihr beschwert euch ja, macht's halt selbst. Ja. Hätte keiner mehr, glaube ich, damit gerechnet, dass sie nochmal so kreativ zurückkommen könnten. Und da kommt dieses Spiel raus und es ist so einzigartig. Ich finde, dass es das zweitbeste 2D-Mario aller Zeiten ist. Weil es halt so gut ist, weil es halt kein Level wie das andere ist. Jedes Level ist kreativ. Es macht einfach nur Spaß. Es ist halt einfach nur richtig, richtig gut. Die Musik hat Spaß gemacht. Das einzige Manko ist, dass du, ich glaube, viermal gegen Bowser Jr. antrittst. Da hätte man durchaus kreativer sein können. Aber ich mochte es halt, diese ganzen Welten zu erkunden und die Sachen zu finden. In der Wüste, wo sogar ein paar Level hinter Fata Morganas versteckt waren. Das fand ich richtig lustig. Es ist einfach nur ein richtig gutes Spiel. Ich kann es halt einfach nur wiederholen. Großartig. Das einzige 2D-Mario, was noch besser ist, ist hier halt Mario World auf der Super Nintendo. Meiner Meinung nach. Nice. Markus, Platz Nummer 3. Ja, Platz Nummer 3 steht mittlerweile fest. Und ich kann mich nur anschließen. Mario Wonders. Mario Wonders! Nice. Mario Wonders hat jetzt sehr, sehr lange mit einem anderen Spiel gekämpft. Anders kann ich es nicht sagen, gekämpft. Ich glaube, auch der jetzige Platz 2 ist klischeehafter für mich. Weil es mir einen ganz kleinen Ticken aufgrund meiner Vorlieben besser gefallen hat. Und Mario Wonders mich einfach überzeugt hat mit dieser Innovationskraft. Das war das Ausschlaggebende, warum es so hochgeschossen ist. Ich hatte nie bei allem, was ich schwören könnte, nie erwartet, dass Mario mit so einer innovativen Schaffenskraft zurückkommt. So viel Neues, jedes Level, in das du dich neu verlieben kannst. Abgesehen von den einheitlichen Bossfights immer am Ende der Gebiete. Aber es war grandios. Ich wollte jedes Level spielen, egal ob ich die Anzahl der, was war es, Sterne, irgendwas, die du brauchtest, um weiterzukommen. Ja, die großen lila Münzen. Die Eicheln waren es, genau. Stimmt, die Eicheln. Selbst wenn du die schon alle hattest, ich habe trotzdem jedes Level gespielt, wegen diesen Blüten. Wegen diesem Wonders-Effekt. Ja. Ja, die Drogenblüten. Aber es war so gut, es musste bei mir tatsächlich das Instant hochgeschossen auf mindestens Top 3. Und da leider hängen geblieben, Mühe an 2 vorbeigeschossen. Gut, kommen wir zu Platz 3 der schlechtesten Games. Markus, dein auch. Ein Spiel, das wahrscheinlich es noch geschafft hätte. Ich wette drauf. Einfach nur, je länger ich es spiele, das ist ein schöner Effekt. Es hat angefangen auf Platz 9 auf dieser Liste. Wow. Dann habe ich es mal wieder eine Stunde gespielt. Das ist aber hochgeklettert. Dann habe ich es wieder eine Stunde gespielt. Das ist auf Platz 7 gestiegen. Ich weiß, das ist mein Platz 1, der seitdem Jürgen vorher ein paar Argumente genannt hat, feststeht. Endlich. 1 und 2 sind nämlich immer gependelt. Es hatte den Charme, auch dort oben zu landen, in einem Dreiergespann, das ständig tauscht von Tag zu Tag. Es ist ein Spiel, das ich nicht durchgespielt habe. Ich bin mir sicher, ich werde es bis 2025 irgendwann mal durchgespielt haben. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich den Speicherplatz auf meiner PlayStation brauche und den Dreck endlich weghaben will. Ich muss nur noch meine Frau davon überzeugen, dass ich es ohne sie spielen darf. Dass ich mir reinpumpen kann, ungesunde Chips nebenhin und sagen, okay, ich stehe jetzt erst wieder auf, wenn ich auf Toilette muss oder das Spiel beendet ist. Final Fantasy 16. Das Spiel, das mir jegwidrige Illusion genommen hat. Dass ich jemals von Square Enix in meinem Leben ein Final Fantasy 8 Remake haben möchte. Nein, lasst die Finger davon. Lasst meine guten Spiele 7, 8, 9 in Ruhe. Fasst sie nie wieder an. 7 habt ihr schon vergeigt, ihr Penner. Aber lasst sie einfach in Ruhe, weil es ist genau eingetreten, was ich befürchtet hatte. Stefan, du erinnerst dich noch dran, als der erste Trailer kam und ich so, das ist Grafikgeficke. Und alle, oh nein, das, guck mal, das ist der Storywriter vom Final Fantasy 14, total geil, das muss gut werden. Das ist Grafikgeficke. Dann habe ich die Demo gespielt, die hat mich ein bisschen überzeugt. Und dann habe ich festgestellt, wenn die Demo 10 Minuten länger gegangen wäre, dann hätte ich gesagt, jo, ich bin bestätigt, ich kaufe mir nicht die Steelbook Edition. Ich kaufe es mir mal für einen Zehner, wenn es verramscht wird. Weil es so unglaublich zäh ist. Ein nichtssagender Charakter, der nur eine Motivation hat und die ist auch in seiner ganzen Kommunikation vorhanden. Alles, was er sagt, wenn er den Mund aufmacht, zahlt auf das ein, wo ist der Typ, der meinen Bruder erledigt hat. Das kannst du darauf runterbrechen. Die Charaktere drumherum, die nicht gut sind, die haben aber mehr Inhalt und Tiefe in ihrer eigentlichen gegebenen Storyline, die sind aber auch nicht besser. Das Schönste, was ich an diesem Spiel lassen kann, ist die Grafik, weil das Kampfsystem hat mich dazu verleitet zu sagen, okay, ich will lieber Final Fantasy VII wieder spielen, Remake. Da ist das Kampfsystem besser. Die Kämpfe, mir graut es schon davor, weil ihr immer wieder predigt, es wird immer länger. Und die dauern ja jetzt schon. Ich habe vorher bei Tales of Arise Beyond Dawn gesagt, das ist ein zäher Kampf, der nutzlos war. Aber ich habe jetzt schon Bossfights gehabt, wo ich mir dachte, ach komm, ich kann jetzt anfangen, Kuchen zu backen, weil ich muss nur einen Knopf drücken, so lange, bis der Balken von voll auf leer ist. Weil du machst keinen Schaden, aber ich scheinbar auch nicht. Ich komme mir vor, als würde ich Paladin in WoW Classic spielen, auf Vergeltung geskillt. Und dann sagen, ich glaube jetzt Onyxia klein, alleine. Oh! Und wir wollen gar nicht davon reden, die Party, die du hast. Ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass die größer wird, dass noch was Spannendes an Charakteren, irgendein cooler Twist reinkommt, aber die Illusion, die verfliegt, du bleibst bei einer langweiligen, klischeebehafteten Party sitzen, mit du hast den Kläffer, der alles tut, was man sagt, und du hast die nervige Trulle, die dir ständig reinquatscht. Und dann ja, sollst du merkt. Spaß an diesem Spiel haben. Du sollst irgendwie... Ich wollte es mögen. Ich wollte es mögen. Ich wollte einmal den Stefan machen. Ich wollte einmal sagen, okay, ihr hasst Final Fantasy 16 so dermaßen oder findet es langweilig. Ich schaff's, dass es bei mir zumindest bei der Top 10 landet. Nein, im Gegenteil, von Flop 9 auf Flop 3. Und ich hab's noch nicht durch. Ich bin jetzt... Der Spielstand zeigt 30% an. 33%, die ich von der Hauptstory erledigt habe. Ein Drittel. Darum sage ich, es hätte Potenzial. Du hast das Schlimmste noch gar nicht gesehen, mein Freund. Und, das Schlimmste noch deswegen, und selbst ich habe das Schlimmste noch nicht gesehen und ich habe 75% da stehen. Deswegen behaupte ich, es ist der Platz 3 aktuell. Wenn ich es durchgespielt hätte, hätte es bestimmt meinen Platz 2 abgelöst. Weil es von jeder Stunde schlimmer wird. Und es ist so schade. Ich habe dieses Franchise geliebt und mittlerweile habe ich Angst davor, wenn sie irgendein Remake ankündigen. Wenn sie jemals sagen würden, wir remaken 8 oder 9. 9 ist unterwegs. 9. Wenn sie jemals sagen würden, sie remaken 8 oder 9. Ich will diese Spiele nicht. Ich will sie nicht. Ihr habt es in letzter Zeit so vergeigt. Und egal, was ihr zeigt, ich glaub es euch nicht mehr. Ihr seid ganz klar über Warcraft 3 Reforged bei mir gelandet. Und deswegen ist Final Fantasy 16 hier auch höher eingestuft als damals Warcraft 3 Reforge. Wow. Platz Nummer 3 der schlechtesten. Noch 30%. Das war Markus, Platz Nummer 3. Krass. Platz Nummer 3 der schlechtesten Games für dich, Jürgen. Star Wars Jedi Survivor. Interessant. Ja, ich wusste, dass du jetzt stocken würdest. Interessant. Wow. Weil an sich kein schlechtes Spiel, auch wenn ich finde, dass es halt die Welten viel zu groß waren für das Spiel. Dafür, dass es eigentlich nur Uncharted mit einem Jedi ist, sind die Welten viel zu groß. Du hast viel zu viel unnötigen Shit da drin zu erledigen. Und wenn du irgendwas findest, wo du storytechnisch noch nicht sein solltest, ja, dann ist es halt nur da. Und er sagt nicht mal was dazu. Dann ziehen sich die Kämpfe in die Länge mit Gegnern, die halt einfach viel zu viel aushalten. Und das Allerschlimmste war der technische Zustand, als ich es halt gespielt habe. Ich habe gedacht, meine PlayStation wäre kaputt. Es ist abgestürzt und ich konnte es nicht mehr starten. Obwohl ich die Konsole neu gestartet habe, ich konnte das Spiel nicht mehr starten. Dann habe ich eine CD gewechselt und dann die wurde dann wieder gelesen. Das Spiel war einfach nur im Arsch. Und allein dafür, dass ich da gespitzt habe, ob meine PlayStation kaputt ist, hat es schon Platz auf meiner Flop-Liste verdient. Aber wie gesagt, ich fand, das Kampfsystem an sich macht Spaß. Aber gerade im letzten Spieldrittel, da hauen die dir zu viele Gegner wieder drauf, die zu viel aushalten. Ich habe ein fucking Lichtschwert in der Hand. Ich habe keine Lust, da 10-mal auf einen Roboter draufhauen zu müssen. Und dann stehen noch 3 andere, die mich immer wieder stunnen. Und dann bin ich wieder halb tot, nur weil ich mich auf den einen konzentriert habe. Und dann komme ich in der Luft an den einen nicht dran. Ja, klar. Nee, das ist so... Es ist sehr schade, weil es eigentlich eine ganz coole Geschichte erzählt. Und seine Freundin, mega heiß übrigens. Ja, meine Güte, was für ein Glow-Up. Ja. Für mich definitiv der Hintern des Jahres, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, Stefan, weißt du, wovon ich rede? Oh ja. Nein, allein, dass sie da in deiner Basis steht und dir den Hintern so entgegenstreckt, das haben die mit Absicht gemacht. Und na, wie mit Panam damals. Oh ja. Und auf jeden Fall, es hat mich zu krass enttäuscht. Auch wenn ich hoffe einfach, dass es, wenn der nächste Teil rauskommt, der ja unweigerlich kommen wird, dass sie es einfach in technisch vernünftigen Zustand machen und die Welt nicht noch größer machen, weil ich fand es viel zu groß, viel zu verwinkelt, viel zu unnötig verwinkelt und mit Sidequests, die für mich keine Sidequests waren. Das ist so, ich weiß nicht, warum die Leute sich inzwischen angewöhnen, so MMO-Sidequests mit reinzubauen. Ja, lauf dahin. Ja, lauf doch dahin. Ja, danke, jetzt geh zurück. Ich hasse solche Quests, ich brauch sowas nicht. Wenn du ein Actionspiel sein willst wie Uncharted, dann sei auch Uncharted und versuch nicht mehr zu sein. So, das war mein Plädoyer dazu. Ja, auch sehr interessant. Kommen wir zum Platz Nummer 3 meiner schlechtesten Games des Jahres. Ich mag diese Art von Game eigentlich. Ich bin ein riesengroßer Fan für diese Art von Game eigentlich. Warum hat mich dieses Game enttäuscht? Liegt es vielleicht daran, dass EA draufsteht? Keine Ahnung. Kann es dir nicht sagen. Vermutlich kann es sein, dass EA draufsteht und die einfach einen Fick drauf gegeben haben. Das Studio ist mittlerweile übrigens auch geschlossen. Das Spiel wird auch nicht mehr supported. Wild Hearts. Ein Monster Hunter-Klon. Ein wirklich schlechter Monster Hunter-Klon. Ein wirklich richtig schlechter Monster Hunter-Klon. Du hast die Möglichkeit, durch die Gegend zu rennen und Sachen aufzubauen, die du Sachen sammelst und so, keine Ahnung, eine Kiste, Sprungkisten aufbaust, die du rüberspringst und auf die Gegner einhaust. Nette Idee, ja. Du kannst nicht im Multiplayer spielen, wenn du das Monster nicht vor ein einziges Mal im Solo besiegt hast. Das ist Bullshit, weil die Viecher einfach nur abartigst viel aushalten. Selbst mit den abgegradeten Waffen, die du kriegen kannst, die du aber nur kriegst, wenn du natürlich das Monster besiegst, ist ja klar. Das heißt, du kannst nicht von vornherein direkt in eine Multiplayer-Runde gehen, wie bei Monster Hunter, und kannst sagen, hey, ich schaff das Monster nicht, probier's aber mit anderen Leuten. Nö, du bist gezwungen, das Ding alleine zu spielen. Du hast unendlich viele Versuche, aber es dauert halt Ewigkeiten. Also da ist es wirklich Sponge-Fighting, weil du haust auf einen Schwamm ein, der sich immer wieder vorsorgt, was Schwachsinn ist. Die Grafik ist potthässlich. Aus irgendeinem Grund haben die es geschafft, ein Game für die PlayStation 5 und für die Xbox und so weiter so aussehen zu lassen. Die haben einen Fick auf die Konsolenversion gegeben. Absolut. Die Priorität lag in der PC-Fassung. Die PC-Fassung kannst du so aussehen, dass es so hübsch aussieht. Die PS5 bzw. Xbox-Fassung sieht aus, du siehst jeden viereckigen, quadratigen Pixel, der überall rumklebt. Was soll das? Wieso gibt ihr einen Fick auf sowas? Was soll denn das jetzt? Das Spiel ist verwaschen, das Spiel ist hässlich. Es versucht, eine Story zu erzählen, die absolut nebensächlich ist. Selbst die Story in Monster Hunter 1 auf der PlayStation 2 hatte mehr Sinn. Wow. Die gab's nicht. Weil Hass ist meines Erachtens ein furchtbarer Monster Hunter-Klon, der sich nicht lohnt. Nicht mal zum Budgetpreis für 5 Euro. Nicht mal dann anschauen, wenn das Ding auch nur ansatzweise 10er kostet. Geschweige denn wenige. Dieses Spiel soll. Ich bin froh, dass es nicht supported wird. Dass es nicht weiterhin supported wird. Weil sonst hätten wir den zweiten Teil gekriegt und darauf habe ich keinen Bock zu. Ganz ehrlich. Dann warte ich lieber noch 1 bis 2 Jahre, bis Monster Hunter Wilds rauskommt und spiele währenddessen mit meinen Monster Hunter Kollegen lieber Rise oder Geo oder Geo auf der Switch bzw. PS4. PS5. Fuck you, Wild Hearts. Kommen wir zu Platz Nummer 2 der besten Games des Jahres. Diesmal fange ich an. Jedi Survivor. Das bietet sich an, dass du anfängst. Ich weiß schon, warum er angefangen hat. Es war noch nicht auf der Liste und ich wusste, dass es jetzt kommen muss. Jedi Survivor ist meines Erachtens der bessere zweite Teil des ersten Teils. Ich liebe den ersten Teil. Ich liebe Jedi Fallen Order. Das ist für mich eins der besten Jedi Games seit Jedi Knight 1, 2 und 3. Jedi Survivor hat das Ganze nochmal meines Erachtens verbessert, indem er die Welt größer gemacht hat, indem er mehr Quests gemacht hat, mehr Charaktere eingeführt hat, mehr Sachen zum Erkunden eingeführt hat. Ich hatte so arsch viel Spaß in diesem Game. Technisch gesehen gebe ich dir recht, das Spiel ist eine absolute Katastrophe, was technisch anging. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, war es in der 1.0-Version. War fürchterlich, sie haben es kaputt gepatcht, sie haben es wieder ganz gepatcht und soweit ich weiß, läuft es jetzt. Ich habe es gespielt in 60 FPS-Fassung, weil in der höheren aufgelösten Fassung lief es besser als in der 60 FPS-Fassung. Warum auch immer. Das gebe ich zu, technisch gesehen war das Spiel absolute Katastrophe. Dennoch, was die Welt anging, was die Story anging, was das Fighting angeht, was das Erkunden angeht, der Wahnsinn, wie groß das ist. Ich war riesengroßer Fan von dem Game und habe es nicht liegen lassen, bis ich wirklich alles erkundet habe. Jeden gottverdammten Winkel in jeder Welt. Und bei Welten, die kleiner waren, war ich enttäuscht, dass sie so klein waren, weil ich mehr erkunden wollte. da sieht man mal, wie wunderbar Meinungen auseinandergehen können. Finde ich sehr interessant. Ich habe auch die bescheuerten Quests, wie zum Beispiel, du findest einen Typ, der angelt. Und sammelst random Fische ein. Und gibst ihn die Fische. Der ist super. Das ist einer der besten NPCs, die erfunden wurden. Voll geil. Der freut sich immer tierisch, wenn du ihm die Fische bringst. So cool. Dieses Mini-Hub fand ich geil. Der Glow-Up von seiner Freundin war super. Ich fand diese eine geniale Szene mit den Portalen war so geil. Du meinst die Aladdin-Sequenz? Vertraust du mir? Ja. Vertraust du richtig. Mir? Richtig. Ja, ja. Das super, war voll, ich habe direkt an Aladdin denken müssen. Das war so gut. Und aber ja, auch in diesem Game hat man wieder mal Schiss vor fucking Darth Vader. Es ist so, oh Gott, es war eine Steigerung auch von der Story her und ich bin so gespannt auf den dritten Teil. Und ich freue mich richtig, was sie mit der Story anstellen. Also der dritte Teil wurde angeteased, das weiß ich von dem Schauspieler, der Cal Kestis gespielt hat. Wurde angeteased. Dominic Monaghan heißt er, glaube ich, ne? Ja, richtig. Ja, Dominic Monaghan. Ich habe es auf Deutsch durchgespielt. Großartige deutsche Sprachausgabe. Finde ich, haben sie einen sehr guten Job gemacht. Gut gemacht, EA. Hätte ich nicht gedacht. Ja, seine Meisterin wird ja von der gesprochen, die ja Angelina Jolie spricht. Ja, es war so gut und ich war so überrascht in sehr vielen Stellen. Es ist ein bisschen vorhersehbar. Wenn du startest und siehst einen Charakter, denkst du, alles klar, I know what's up. Ging mir tatsächlich nicht so. Ich muss zugeben, dass ich den Plot-Twist nicht gesehen habe. Das gebe ich gerne zu. Ich dachte es mir so im Hintergrund, so, könnte passieren. Mal schauen, wann es passiert. Und das ist passiert. Dennoch, für mich eine riesengroße Überraschung, wie gut dieses Spiel war. Technisch gesehen war es leider zu dem Zeitpunkt eine absolute Katastrophe. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen. Und es hat eins der besten Bossfights im Game ever. Die ich nicht spoilern will, weil ich mich kaputt gelacht habe. Du meinst den härtesten Bosskampf ever? Ja, ja, du weißt, wovon ich rede. Was ich aber auch empfehlen kann für Leute, die es anfangen wollen, spielt's auf leicht. Spielt's einfach auf leicht. Ihr habt mehr Spaß. Glaubt mir. Ihr habt viel, viel, viel, viel mehr Spaß. Ich hab's auf easy gestellt. Ich hab's auf normal durchgespielt. Ich hab's auf easy gestellt, weil ich hatte keinen Bock auf Frust. Das ist meine Platz Nummer 2 der für mich besten Games des Jahres. Als nächstes kommen wir zu... Wer ist der Nächste? Du hattest die Reihenfolge in meinem Blick. Ja. Habt ihr beide schon noch Platz Nummer 2 gesagt? Nein, ich hatte angefangen mit Platz Nummer 2. Du hattest angefangen. Ja. Platz Nummer 2 von Jürgen, bitte, der besten Games. Jetzt Überraschung, Überraschung. Zelda Tears of the Kingdom. Hurra! Tada! Hurra, hurra! Hurra, hurra. Wie schon erwähnt vorhin von dir, es ist halt einfach, es ist Breath of the Wild nur in besser. Ja. In viel besser. Allein wenn du das erste Mal in den Untergrund kommst, von wie Nintendo auch immer das aus dem Marketing raushalten konnte. Keine Ahnung, Alter. Dann kommst du da in diesen so düsteren Untergrund. Du weißt gar nicht, was passiert und fängst dann halt Licht zu machen und die Gegner sind so stark und es ist so unheimlich. Und dann entdeckst du auf einmal vergessene Minen und allein das, ja, wäre ein alleiniges Spiel wert gewesen. Ja. Dann hast du noch mal die alte Spielwelt, was viele so ein bisschen kritisiert haben, was ich auch verstehen kann. Aber ich finde, dass die Welt sich genug verändert hat. Extrem verändert hat vor allem. Ja, es ist halt nur zu wenig Veränderung, wenn du halt nur Zelda die ganze Zeit gespielt hast, die letzten 7 Jahre. Ja. Dann kann es für dich sehr enttäuschend sein, wenn du immer wieder diese Welt erkundet hast. Dann kann es natürlich ein bisschen nervig sein, dass sich da halt doch nicht jeder Stein verändert hat. Obwohl jede Menge rumliegen. Ich fand die Dungeons nett. Also sie waren jetzt nicht überragend gut, aber sie waren nett. Aber allein dieses freie Erkunden wieder, dieses Spielwelt, in dem man sich absolut verlieren konnte. Ja. Wie schon von dir erwähnt, die Story war diesmal deutlich besser und auch packender. Ich habe tatsächlich ein paar Tränchen dabei vergossen. Stell dich ja gut. Und die deutsche Sprachausgabe. Wow. Womit wir wieder bei Thilo Schmitz wären, ja. Damn. Wir haben den besseren Garnon. Ich meine, auf Japanisch, der ist schon krass, aber der Deutsche ist noch besser. Auf Englisch ist es Matt Mercer, der eigentlich auch sehr gut ist. Auch wenn die lustig, dass die Amerikaner gesagt haben, die finden den Deutschen cooler, weil er gruselige klingt. Ja, weil Thilo Schmitz halt einfach dieses Raue in seiner Stimme hat. Das ist halt einfach so. Und ja, so gut. Ist auch der erste Ganondorf seit langem, vor dem ich mega Respekt hatte, so wie er inszeniert war. Mhm. Weil es ist so, meistens ist Ganondorf halt einfach Ganondorf. Ja, das ist so diese finstere Figur im Hintergrund. Aber diesmal ist er ja trotz allem, auch wenn es meistens Rückblicke sind, deutlich präsenter. Und du fängst an, der Begegnung richtig ehrfürchtig entgegenzutreten. Der letzten Begegnung, dem Final Fight. Ja, der auch richtig anspruchsvoll ist. Weil das Lustige ist, du hattest ja im ersten Teil die Reckenfähigkeiten, also dieses Hochfliegen und den Schutz vom Goronen und so weiter. Und Link ist ja auch ein Recke und der hat ja auch eine Reckenfähigkeit, die viele vergessen. Dieses in letzter Sekunde wegspringen und die Zeitlupe ist seine Reckenfähigkeit. Ja? Mhm. Dass er für sich selbst die Zeit verlangsamen kann. Und kleiner Spoiler, im finalen Kampf durchschaut Ganon das. Ja. Und du willst das halt genauso machen und der weicht dir einfach aus und du so, verdammte Scheiße, was mache ich jetzt? Und dadurch ist der Kampf richtig schön anspruchsvoll, der macht richtig Spaß, der auch immer schwerer wird, weil er dir mit seinem Jasma immer mehr von deinen Herzen abnimmt. Ja. Und du schwitzt halt richtig. Du schwitzt halt einfach richtig. Und wie gesagt, das Finale ist nochmal richtig emotional, richtig schön aufgeladen. Für mich, wenn nicht ein gewisses anderes Spiel aufgetaucht wäre, wäre es ganz klar mein Game of the Year gewesen. Absolut verständlich. Absolut fantastisch. Markus, Platz Nummer 2 der für dich besten Games. Platz Nummer 2 der besten Games. Ja. Ich sagte, jetzt wird's klassisch, jetzt wird's typisch ich. Ein Spiel, das ich schon sehr früh im Jahr gespielt habe und das tatsächlich nur vom Platz 1 von dem aktuellen Titel gestoßen wurde: Age of Wonders 4. Nice. Es ist strategisch, es ist Aufbau, es ist, ich weiß wieder nicht, wo ich anfangen soll. Du hast diese ganz klassische Might and Magic Manie, du bist eine Stadt, du hast ein Volk, du musst wachsen, du musst auf irgendeine Art von Siegbedingungen die Map clearen, entweder durch Krieg, durch Politik, durch Natur, durch Magie, durch Weltwunder. Es gibt exorbitant viele Möglichkeiten zu gewinnen in diesem Game. Was umso mehr Möglichkeiten des strategischen Herangehens geht. Und die Kampagne, selbst wenn du sie auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielst, nimmt so schnell an Schwierigkeit zu. Du musst immer wieder überlegen, was tue ich? Was muss ich tun? Was brauche ich? Und es gibt Missionen, wo du dann auf leicht halt auch Verbündete hast, die aber natürlich, wenn du es auf leicht spielst, kacke sind. Weil sie spielen wie ein einfacher Computergegner, nur die Gegner sind nicht so. Weil da hast du drei, die mit einem Kopf arbeiten. Gegen einen, der mit dem Kopf arbeitet und zwei, die vor sich hin daddeln. Und diese Funktionen, sie haben ja die Innovationsfunktion reingebaut. Du startest mit einem Volk, das du dir aussuchst. Du kannst dir entweder vorgefertigte Völker nehmen oder selbst erstellen. Beim Selbsterstellen kannst du Ausrichtung, Moral, deine generelle Kultur festlegen. Du kannst dir alles erstellen von einem ganz normal klassischen Waldelf, der die Natur liebt und hier Peace, Frieden, bis hin zu einem Waldelfen, der gleichzeitig aber auch noch Kannibale ist und Totenbeschwörer. Ein netter Junge. Während des Games deine Forschungsleiste bietet dir noch mehr Möglichkeiten, darauf aufzusetzen. Also ich glaube, die Geistens-Spells, die ich irgendwann hatte, war in der Kombi aus, ich bin ein kriegsversessener Berserker-Stamm von Nachtelfen, die halb aus der Leere bestehen, aber gleichzeitig noch Schuppenpanzer haben und voll auf Magie abfahren. Es ist eine Spielwiese, es ist ein Traum. Deswegen habe ich auch die Kampagne noch nicht durchgespielt, weil ich habe 4-5 Missionen der Kampagne gemacht, um reinzukommen. Und dann dachte ich mir, fuck off Kampagne, ist eh immer wieder das Ähnliche. Du kriegst eine Map, du kriegst eine Grundstory, die echt gut ist. Für ein Age of Wonders super viel Liebe zum Detail in die Story. Hammermäßig. Aber irgendwann denkst du dir, nee, ich will meine eigenen Level erkunden. Ich will mich nicht auf eure Siegesbedingungen, die ich erreichen muss, um die Kampagne zu spielen, beschränken. Und da gab's schon Fights. Oh Gott, wie ich geschwitzt hab. Ich erinnere mich noch an die Geistessituation, die mir den Kampf noch rumgerissen hat. Ja, da bin ich selbst schuld, weil ich den Krieg angefangen habe, gebe ich zu. Ich habe dann auch verkackt, die Hauptbasis einzunehmen. Weil ich einfach alle meine Truppen reingeschickt habe. Seine waren stärker, weil ich nicht genug gelevelt habe. Er hat mich platt gemacht und ist stückweise zu meiner Hauptstadt gewalzt. Und hat all meine Nebenstädte eingenommen. Und ich konnte gerade noch ein königliches Edikt ablegen, wo ich nicht für meine verbündeten Einheiten rekrutiere, sondern für mich. Und als er vor meiner Base stand, kam der ganze Pulk an Armee an, den ich angefordert habe. Und konnte dann eine richtige Welle zurückschwappen. Und habe ihm dann alles genommen. Und gewonnen. Es fühlt sich so gut an, mit Dusel zu gewinnen. Das war alles Vorbereitung, Markus. Weiter schwärmen. Natürlich, das war alles geplant. Ich wollte, dass er zu mir kommt und meine Hauptbasis fast vernichtet. Du wolltest ihn nur in Sicherheit wägen. Um ihn dann klein zu machen und richtig zu vernichten. Ja, genau. Und mittlerweile gibt es ja schon 2 DLCs zu dem Game. Es ist so großartig. Für jeden, der irgendwie auf so eine Abart von Might and Magic steht. Klare Empfehlung. Nice. Aber gut, dann würde ich vor der letzten Mission. Die ist heftig. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den schlechtesten Games des Jahres 2023 für uns. Und zwar Nummer 2. Und da würde ich sagen, der Jürgen fängt an. Ja, das Spiel wurde natürlich schon erwähnt und es ist Fire Emblem Engage. Haha. Ich glaube, Stefan kann es sowieso langsam nicht mehr hören. Wie furchtbar Markus und ich dieses Kopfhörer Spiel finden. Ich gehe eine rauchen. Das Problem ist ja nicht, dass das Spiel so furchtbar schlecht wäre. Das Problem ist halt nur, dass Markus und ich da einen ganz anderen Standard dran setzen. Was aber auch daran liegt, dass Fire Emblem einfach ein schlechtes Spiel. Ja, das Problem ist ja nur, dass Fire Emblem selbst den hohen Standard gesetzt hat, an dem es sich messen muss. Und für ein Fire Emblem ist das Spiel unterdurchschnittlich. Ist halt einfach so. Die Charaktere sind der langweiligste Klischeehaufen, den sie je hatten. Und ich habe an sich nichts gegen Klischees. Aber das ist so langweilig. Ich habe selten erlebt, dass ich so wenig Lust hatte, mir die ganzen Gespräche zwischen den Charakteren anzuhören, obwohl das normalerweise mit das Highlight im Fire Emblem ist. Aber es lohnt sich nicht, weil gefühlt alle Storys wiederholen sich irgendwie. Ja, erstens das. Und es ist so, du hast diesen einen Charakter hier, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Große mit den dicken Muskeln. Und egal wer mit dem Spiel, boah, du hast so krasse Muskeln, boah, du hast so krasse Muskeln. wusstest du schon, dass du krasse Muskeln hast? Wie hast du so krasse Muskeln bekommen? Egal, wer mit dem spricht. Oder der rothaarige Lord. Oh, ihr seid so ein disziplinierter, toller Anführer. Oh, ich werde nie so ein disziplinierter, toller Anführer sein. Oh, ich werde nie so toll und diszipliniert sein wie du. Ah! Wie wird man so toll und diszipliniert wie du? Ja. Oh, und er natürlich bei mir immer, oh, so toll bin ich ja gar nicht. Und, oh, ich mache ja auch immer wieder Fehler. Und halt dein Maul, Jesus. Alter. Und du denkst dir nur so, die Charaktere sind die langweiligsten, die sie je hatten. Und du kannst mir nicht erzählen, dass sie keine guten Charaktere schreiben können. Dazu kommt, wie Markus schon gesagt hat, dass 90% der Kämpfe sterbenslangweilig sind, weil die Ringe völlig overpowered sind. Und du kannst mir jetzt nicht sagen, ja, dann lass die Ringe doch weg. Nein, ohne die Ringe kannst du viele Schlachten trotzdem dann wieder nicht gewinnen. Das ist so ein Teufelskreis einfach. Das ist so. Und für jemanden wie mich, ich bin jetzt kein Meisterstratege, ich spiele es gerne, aber ich bin eigentlich nicht besonders gut da drin. Und selbst ich bin da durchgebreezed ohne große Probleme. Und das kann es einfach nicht sein. Selbst die letzte Schlacht, die habe ich im Schlaf gemacht. Und die letzte Schlacht im Fire Emblem ist immer anspruchsvoll. Immer. So. Vor allem dort niemanden sterben zu lassen, ist ein Akt, ja, in dem du Blut schwitzt. Das ist normalerweise wirklich die einzige Schlacht, wo vor allem ich richtig schwitze. Ja, es ist, weil, wie gesagt, ich bin kein guter Stratege eigentlich. Aber die letzten Schlachten sind immer hart. Und hier, das habe ich mit der linken Arschbacke gemacht. Das kann einfach nicht wahr sein. Und dann auch dieses, bei der finalen Schlacht, ich spoiler das jetzt einfach, weil es sowieso langweilig ist. Du sitzt da vor dem Final Boss, der ja bis zum letzten Spieldrittel ja immer nur so eine Kreatur im Hintergrund gewesen ist. Und dann stehst du da mit all deinen Freunden und wir sind Freunde, wir sind die Besten und unser Band der Freundschaft wird dafür sorgen, dass wir dich besiegen und dein verbittertes Herz, bla bla bla. Und ich habe die Szene meiner Freundin vorgespielt, weil sie wollte ja eigentlich auch Engage spielen, aber hat sie erstmal nicht gemacht, weil sie halt mit Harvestella beschäftigt war noch. Und du hast sie Gott sei Dank davon abhalten können. Ja, ich habe ihr diese Szene gezeigt später, weil ich habe das irgendwann mitten in der Nacht durchgespielt gehabt. Mhm. Und dann zeige ich ihr, und selbst sie hat so diese Geste mit dem Finger, weil das so widerlich Macht der Freundschaft gewesen ist mit Zuckerguss obendrauf. Und es war so, ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Das ist halt so, keine Ahnung. Das Gameplay macht nicht wirklich Spaß. Das ist auch das Erste, wo du deine Leute sogar promoten musst, so schnell du kannst, anscheinend, anstatt sie auf Level 20 zu bringen und dann zu promoten, was totaler Bullshit ist und rollenspieltechnisch überhaupt keinen Sinn macht. Und es ist einfach alles schlecht an dem Spiel. Ich habe wirklich nichts Positives. Und das bei einem Fire Emblem, so eins der Spiele, wo ich mich das Jahr eigentlich am meisten drauf gefreut hatte. Ja, so ist das nun mal. Gott sei Dank ist es raus. Wir müssen nie wieder drüber reden. Auch wir werden es oft genug noch als Side-Kommentar erwähnen können. Keine Angst. Ich weiß. Außer es kommt ein neues Fire Emblem raus, das das noch unterirdischer macht. Es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Aber warte nur ab, dann spielt Stefan das durch. Ach, so schlecht war es doch gar nicht. Ich warte nur auf diesen Tag. Und dann werde ich durch den Bildschirm den Satz. Stefan erschlagen. Der schlechteste Spieler, Markus. Ja, wir haben heute auch darüber schon geredet. Und ich kann, also ich möchte so sagen, dank Jürgen und seiner Top- und Flop-Argumentation ist es nicht mehr auf Platz 1. Das hat das Zünglein an der Waage ausgemacht, dass ein Spiel für mich mit noch mehr negativen, wutgeladenen Emotionen ist. Problem, Stefan wird jetzt sofort wissen, was Flop 1 ist, wenn ich Flop 2 sage. Und zwar, ich rede nicht lang rum, es ist Hogwarts Legacy. Weil, bis auf alles, was Jürgen gesagt hat, dass alles, was mit Harry Potter-Universum zu tun hat, mit Liebe zum Detail gemacht wurde, kann ich an diesem Drecksspiel, auf das ich mich gefreut habe, keinen einzigen guten Pfiffer legen lassen. Weil du hättest dieses Thema Harry Potter rausschneiden können, auf die Seite legen und es wäre immer noch das gleiche fucking Spiel gewesen. Harry Potter kam nie drin vor. Es ging nie um das, Harry Potter. Nämlich. Nein, ich meinte Harry Potter-Universum damit. Du hättest dieses Harry Potter-Universum rausschneiden können. Diese Schule nicht Hogwarts nennen, weil das ist das, was es aus Harry Potter hat. Sondern du hättest da drauf sagen können, Gandalfs Schule für die, für die B-Klasse-Magier. Und es wäre genau das Gleiche gewesen. Mit den gleichen Lehrern, mit den gleichen Schülern. Es wäre genauso belanglos gewesen, dort drin überhaupt rumzustrawanzeln. Weil alles, was du von dem Schulbetrieb im Hogwarts-Verse gelernt hast, mit es gibt Verweise, es gibt Punktabzüge, du hast auf deinem Zimmer zu bleiben, alles nutzloser Dreck. Du kannst mitten in der Nacht hier quer durch die Hallen rumlaufen. Hallo Lehrer, hallo Aufsichtspersonal, hallo. Außer du bist in der Hauptmission. Da musst du schleichen. Und so gern ich diese ganze Fanboy-Arie durchscheinen hätte lassen können, um ihm auch einen Platz auf meiner Tops zu geben, es hat für mich keine Vibes ab dem zweiten Spieldrittel mehr erzeugt, die irgendwie im Ansatzweise damit zu tun hatte, außer dass auf der Map der Name Hogwarts und Hogsmeade stand. Ansonsten hatte es überhaupt nichts mit, ich bin ein Schüler auf einer Magierschule, schmeiß es weg, vergiss es, du bist einfach ein geiler Magier, der eine Superfähigkeit hat. Der Rest interessiert nicht. Ich will irgendwie da mich ins Schulleben integrieren, weil ich komme ja irgendwie nach 3 oder 4 Jahren erst dazu. Ich muss also Anschluss finden, ich muss Freunde finden. Ach, vergiss es, Freunde, die hast du schon. Die sind sofort auf den ersten Blick mit dir befreundet. Beste Bros kommen aber nie, wenn du sie brauchst. Sie kommen immer nur, wenn sie was wollen. Und das jetzt einfach mal nur um dieses Hogwarts, um dieses Harry Potter-Verse herumgestrickt, was ich kritisch finde. Du könntest es weglassen und es wäre das gleiche Spiel. Es heißt, es steht dort Hogwarts Legacy drauf, weil wegen Hogwarts die Assoziation zu Harry Potter kommt und wegen der Assoziation sich mehr verkauft. Und sich da auch noch ein Shitstorm entwickelt hat, der es zusätzlich befeuert hat, dass es sich noch mehr verkauft. Meine Meinung dazu. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Spiel, wenn wir mal das Hogwarts-Thema weglassen. Ein so unfertiges Spiel habe ich ja wohl seit Jahren nicht mehr erlebt. An jeder dritten Ecke, an der ich in diesem Spiel mit irgendeinem NPC mich unterhalte, ist irgendein Feature, das geschnitten wurde, gestrichen wurde, das nicht mehr rausgenommen wurde, das überhaupt nicht drauf einzahlt. Da sind wir jetzt mal vorher bei den Punkten, die schon erwähnt wurden, wie das Punktesystem oder Moralsystem, das dir ständig auf die Nase gebunden wird. Punkte für, hier bitte dein Haus einfügen, Punkte Abzug für, hier bitte dein Haus einfügen. Es hat aber keine Auswirkung. Null, nada, niente. Nicht mal aufs Ende des Games, das ich im Übrigen nicht mehr sehen wollte. Kommen wir gleich dazu. Dann das Besenfliegen, was dir unter die Nase gerieben wird. Das Einzige, worauf ich mir dachte, geil, egal wie weit es von diesem Harry Potter-Verse weg ist und wenn es mit dem Entferntesten zu tun hat, aber Quidditch will ich spielen. Du kriegst in den ersten Spielmoment, nee, Quidditch haben wir gestrichen, weil Unfall. Dann gibt's aber einen Quidditch-Laden, der aufmacht, um deinen Besen zu pimpen. Also es ist so inkonsistent in seiner Gesamtstruktur von gestrichenen Elementen zu vorhandenen Elementen, die so ineinander überlaufen, dass sie dir eigentlich permanent sagen, guck mal, was wir nicht rein haben. Guck mal, was dich im zweiten Teil erwarten könnte. Guck mal, wofür uns wir keine Zeit mehr genommen haben. Guck mal, was wir wieder rausgenommen haben. Es ist einfach nur in einem so desolat, unfertigen Zustand. Man kann Features streichen, aber dann bitte nehmt sie raus. Und hört nicht einfach auf, weiter zu programmieren. Mir persönlich nimmt es so viel Spielreiz raus, weil ich auch festgestellt habe, wenn ich der letzte Arsch in diesem Spiel bin, habe ich nicht das Problem, was meine Frau zu Hause hat. Ah, ich kann mir ja nichts leisten. Wieso kaufst du dir eigentlich alle Tränke immer beim Laden? Ja, weil ich eh genug Geld habe. Ist so. Und die Missionen sind so langweilig. Das erste Drittel habe ich die Nebenmissionen geliebt und dann irgendwann gedacht, nee, boah, ihr wollt ja nur, dass ich rumfliege, die Gegend erkunde, die echt monoton langweilig ist. Wie vorher schon beschrieben, du hast mal 4 Hüttchen überall rumstehen. Das Kampfsystem war am Anfang witzig, so könnte es gern bleiben. Zweiter Punkt, den ich positiv erwähnen muss. Da kommen wir aber gleich wieder zum Negativen. Es ist irgendwann super langweilig geworden, weil du hast 3 Zauber gehabt, der hast du hochgepimpt und der Rest interessiert nicht mehr. Und dann bist du durchgekommen, egal wie stark die Gegner waren. ganze Mechanik dort auch Katastrophe irgendwann ab der zweiten Spielhälfte. Weil es nur noch langweilig geworden ist. Und dann die größten Enttäuschungsfaktoren für mich, wenn ich jetzt die unfertigen Komponenten wegpacke, wenn ich wegpacke das Fandom, in dem es stattfinden soll. Jetzt bleibt schon nicht mehr viel vom Spiel. Aber dann bleibt ja jetzt eigentlich noch eine so okay Story übrig. Ich fand die aber gar nicht so okay. Ich fand die stinkend, strunzend, langweilig, weil du kommst an, du weißt, dass du diesen Knilch, diesen kleinen Gnom besiegen willst, und statt dass du gleich als der Obermacker, der du ja scheinbar irgendwie bist, da reinstolzierst, nein, du musst für irgendwelche alten Knacker, die schon seit Jahrtausenden tot sind, Missionen machen, dass sie prüfen, ob du dazu berechtigt bist, eine Fähigkeit zu kriegen, die dir einen Scheiß für den Endboss bringt, weil in letzter Instanz auch du wieder nicht selbst derjenige bist, der alles, egal wie mächtig du bist, es kommt. Wenn ich es vergleichen würde, damit ich nicht spoiler, würde ich es mit WoW Cataclysm vergleichen, wo in der letzten Sekunde, wenn Todesschwinge besiegt wird, Thrall kommt, um den letzten Hit zu machen und sich hinzustellen, guckt mal, wie geil ich bin. So fühlt sich dieses Spiel, wenn du es durchspielst, an. Und jetzt kommt der größte Tritt in die Eier, den ich dann noch bekommen habe. Ich habe in diesem Spiel bis auf das letzte Drittel versucht, alles, alles mitzunehmen. Um die Taschenerweiterungen zu erhalten, um geile Transmogs zu erhalten, was ja coole Features waren, die mich aber irgendwann nicht mehr gejuckt haben. Dann bin ich durch. Ich habe die Story beendet. Ich will nur noch mein fucking Jahr beenden. Sagt die Leiterin, oder die ist nicht die Leiterin gewesen, sondern die zweite Leiterin, zu mir, ja, es tut mir leid, aber dein Cheatbuch, mit dem du übrigens im Unterricht alles nachschlagen kannst und bescheißen kannst, wie du willst, was ich dir als Lehrer gebe, ja, das hast du noch nicht ganz voll gemacht. Bitte mach's voll und dann darfst du deine Jahresabschlussfeier haben. Die habe ich mir dann auf YouTube angeguckt, weil ich keinen Bock mehr hatte, nochmal 20 Stunden zu investieren für sinnlosen Scheiß. Hauptsache, das Ding ist auf 100%. Ich werde gezwungen, alles zu machen. Oh. So. Hassrede zu Ende. Also ich fand das ganz okay. War ja klar. Ich wollte es mögen. Ich wollte es mögen. Ja, es hat ja aber ganz offensichtlich einen tiefen Stachel verpasst, ja. Es hat ja offensichtlich, ich weiß nicht, irgendwas. Je länger ich es gespielt habe, desto wütender bin ich geworden. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es hätte nicht gefallen. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht so ganz aber sicher. Umso erschreckender. Der 10-Minuten-Rant irgendwie so, ich kann nicht drauf festdrücken. Ich kann nicht den Finger drauf halten, ja. Kann nicht den Finger drauf halten. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, es hätte nicht gefallen. 10 Minuten Rant und das ist Platz 2. Auf der Flop-Liste. Platz Nummer 2, der für mich schlechtesten Spiele des Jahres. Wir müssen wieder ein altes Meme ausgraben. Schnimmt die Schaufel und schaufelt mit mir Square. Oh, Square. Oh, Square, Square, Square. What bin ich eher fuck? Gespannt auf deine 1. Was ist passiert, Square? Square Enix, was ist passiert? Die Demo war so gut. Es hatte so gut angefangen. Es war interessant, es hatte interessante Geschichte, die wirklich gut angefangen hat mit Intrigen und aller Game of Thrones und hat so dermaßen stark nachgelassen. Das Kampfsystem war interessant, hat angefangen, war ganz okay und hat so dermaßen stark nachgelassen. Das komplette Game hat so dermaßen stark nachgelassen. Es ist einfach nur pure, mittelmäßige, scheiß, schwachsinnige Langeweile. Was kann ich Gutes über dieses Game sagen? Das Steelbook ist hübsch. Das war's. Oh. Ey, dieses Spiel ist Katastrophe. Storytechnisch Müll. Absoluter Schrott. Dieses Spiel fühlt sich an wie ein schlechtes Final Fantasy XIV Add-on. Es fühlt sich an, wie jetzt, ob du bei Final Fantasy XIV gab es damals zwischen 60 und 70, also zwischen Hauptspiele und Add-on, gab es 40 Quests, die du hast machen müssen. Fetch Quest Hell. Habe ich sie genannt. Und das ist das komplette Game. Fetch Quest Hell. Du hast unglaublich langweilige Missionen. Du hast unglaublich langweilige Story. Eine vorhersehbare, nervige Story. Der beste Charakter im Game stirbt viel zu früh. Der Hauptcharakter ist ein Vollidiot. deine Party existiert nicht. Du hast eine Tuss dabei, die nichts macht, doof guckt und einen Hund, der kein Damage macht und sinnlos ist. Und wenn du verletzt bist, Toggle, ich bin verletzt, rennt hin, klatscht ein Pflaster drauf mit Hello Kitty drauf und rennt weg. Danke. Es ist nicht möglich, in diesem Game zu sterben. Es ist viel zu leicht. Sowohl auf leicht als auch schwer. Also sonst irgendwo. Das Einzige, was ist, du machst genauso viel Schaden wie in leicht, mittel oder schwer. Der Gegner macht ein bisschen mehr Schaden in mittel oder schwer. Ich habe es auf leicht durchgespielt, weil ich keinen Bock auf dieses nervige, unglaublich beschissene Kampfsystem hatte. Je mehr, so sehr ich Teil 7 das Remake hasse, wirklich verabscheue, desto mehr mag ich das Kampfsystem von Teil 7 Remake als zu 16. Scheiß auf dieses Game. Es ist ein furchtbares, furchtbares, furchtbares Final Fantasy. Und ich frage mich, nachdem ich die Pixel Remastered Games gespielt habe, was ist passiert? Was zum Geier ist mit Square passiert? Money. Dann habe ich gelesen, die Zukunft von Final Fantasy oder von Square Enix wird in die Hände gelegt von Nomura und von Yoshi P. Und meine erste Reaktion war, well, they are fucked. They are so fucked. Weil was zur Hölle ist in diesem Game passiert? Ich verstehe bei Yoshi P, dass er vermutlich mehr zu tun hatte mit seinem MMO und einfach kurz rübergeguckt hat, ja, Ultima Bösewicht, passt schon. Hat auch hat immer funktioniert, passt schon, kein Stress. Und genau so ist es auch. Und plötzlich ist Ultima der Bösewicht. Bitte. Hä? Was? Oh. Lazy Writing, furchtbare Charaktere. Die ersten, es gibt zwei DLCs, die rauskommen, die, wo du nicht den besten Charakter im ganzen Game spielen darfst, also Sid, sondern weiterhin, ich gucke so, als ob ich mir in die Hose geschissen habe, Clive, und es soll niemand mitkriegen. Das erste ist einfach nur, die beiden DLC spiele ich mal nach der Story, sondern während der Story. Das heißt, noch mehr langweilige Fetch-Quests, noch mehr langweilige Story, noch mehr langweiliges. Du, Clive, wir sollten da hingehen. Oh, du hast recht, wir sollten da hingehen. Zwischensequenz, sie gehen dahin. Sie sind angekommen. Warum sind wir hier? Ja, weil wir dorthin gehen müssen. Oh, du hast recht, wir sollten dahin. Ah! Scheiß auf dieses gottverdammte, elendige Mistgame. Ich hasse es. Es ist ein Game, wo ich habe alles gemacht. Ich habe jede gottverdammte Nebenmission gemacht. Jede gottverdammte Nacktmission. Und ich fühle mich meiner Lebenszeit beraubt wegen diesem Müll. Diesen abartigen, dreckigen Müll. 15 mit der dämlichen Boyband hat mehr Spaß gemacht als der Müll. 13 mit der grauenhaften Geschichte und den furchtbaren Charakteren hat mehr Spaß gemacht als der Müll. Fuck this game. Fuck you, Square. Ohne Witz. Fuck you. Dankeschön. Ich glaube, du hast irgendwelche negativen Tendenzen zu diesem Spiel. Ein bisschen. Ich spüre da ganz, ganz schlecht gelaunte Vibes. Also ich fand's ganz okay. Shut up! Nee, also, na, so. Ah! Ekelhaft. Bevor wir zum Platz Nummer 1 kommen, unsere besten Games des Jahres, sind hier noch ganz kurz unsere Honorable Mentions. Für mich sind das noch übrig Persona 3 und 4. Die brauche ich nicht in die Liste aufnehmen, weil ich weiß, dass sie gut sind. Aether Knights, ein sehr schönes Kampf- und Dating-Game, bin ich übrigens gerade am Spielen. Ist wirklich gut. Ist eine sehr, sehr, sehr gute Story, sehr gut geschriebene Charaktere. Das Kämpfen kannst du auf leicht stellen, weil das ist nebensächlich, hauptsächlich ist die Geschichte und die Charaktere, die du findest. Ist sehr, sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen. Und Honkai Star Rail. Ich mag mein Anime Waifu Gacha, was soll ich machen? Das sind meine Honorable Mentions, bevor wir zu Platz Nummer 1 kommen. Was sind deine, Jürgen? Schon erwähnt, Slaps and Beats 2 natürlich. Schönes Spiel gewesen. Wie gesagt, hat nur das Problem, dass halt immer eine Horde zu viel kommt und dann, dass du dann doch dir langsam die Finger blutig geschlagen hast. Und da kann dann auch die schöne Geräuschkulisse, die typisch war, nicht darüber hinweg trösten. Weil du hast ja trotzdem immer noch die Schlaggeräusche aus dem Film. Ja. Und irgendwann hast du genug Backpfeifen verteilt. Und was ich halt noch erwähnen möchte, auch wenn es für Stefan ein Meme geworden ist, Bayonetta Origins. Bin jetzt ungefähr bei der Hälfte endlich, obwohl ich das ganze Jahr gesagt habe, dass ich spielen möchte. Ich finde das super. Seit dem Einkaufscast verfolgt mich dieses Meme, das ist großartig. Ja, ja. Und Es ist halt sehr ungewöhnlich, weil du mit jedem Stick einen von den beiden Figuren steuerst, also Bayonetta selbst und eben Cheshire, ja, die Grinsekatze. Gesundheit. Ja, genau. ich mag es einfach, weil du halt wirklich diese tolle Vertonung hast, die junge Bayonetta mit einem sehr britischen Akzent, das gefällt mir sehr gut. Und die haben so eine Erzählerin dabei, was so ein bisschen halt so Märchen-Vibes gibt. Auch, dass wenn die Kapitel erzählt werden, dass da immer die Seiten umgeblättert werden. Das ist schon sehr, ein sehr schönes Spiel. Ich habe es halt nur noch nicht durch, deshalb hat es natürlich keine Platzierung bekommen. Okay. Markus? Honorable Mentions. Erstmal Tales of Symphonia, das ich nicht angefangen habe, das Remake, weil ich die Switch-Version habe und befürchte, danach könnte es mir nicht gefallen. Deswegen okay. Honorable Mention. Gothic, das Remake, das ich schon angefangen habe und mega ist. Dann tatsächlich auch Paleo Pines. Mit einer lustigen Idee, dass du Dinos für deine Farming-Arbeit brauchst. Hab ich die damit auch Dinos großziehen. Total grandios, weil sie auch deine Reittiere sind. Und super cute. Und dann als letztes wieder ein Farming-Sim, zumindest packe ich es in die Sparte, Roots of Pacha. Lange, lange gewartet und so froh jetzt, dass es auf Konsole auch rausgekommen ist. Deswegen nice. Honorable Mention. Schade finde ich nur, dass wir jetzt erst den Top und dann den Flop bringen, weil so gehe ich mit einem richtigen Rage raus aus dem Cast. Nee, werden wir nicht. Wir ändern das Ganze nämlich direkt um. Wir kommen direkt zum Flop 1 unserer schlechtesten Games des Jahres. Und da würde ich sagen, der gute Markus darf direkt anfangen, damit es er scharrt ja schon mit den Hufen, ja. Er scharrt schon mit den Hufen. Zu meinem Aufregerspiel des Jahres, das unmittelbar nach dem Durchspielen sofort auf der 1 stande und immer wieder sich mit Hogwarts gekämpft hat. Nur dank Jürgen habe ich zumindest in der Nostalgiebrille jetzt noch erkannt, Hogwarts konnte ich noch was Gutes abgewinnen. Das hatte ja schöne Elemente. Dieses Spiel schlägt in der Kerbe, die ich liebe. Es hat Wirtschaftssimulation dabei, Profitmaximierung, Ausbau, Platzmanagement und auch noch so ein bisschen Gegner bekämpfen, einfach im reinen Wirtschaften. Forschung ist dabei und es gibt so viele gute Vertreter aus unserer Jugend im Parkbau. Und ich rede von einem Spiel, dessen Kampagne mich mit jeder Mission nicht nur in Unlogik immer tiefer in die Abgründe meines tiefsten Rage-Monsters gebracht hat. Nein, ich glaube, die ganzen Nachbarn hier im Haus wissen, wie sehr ich dieses Spiel hasse. Es ist Park Beyond. Nicht nur, dass in diesem Drecks-Game, das ich mochte vom Erscheinungsbild, deine nervigen Berater, also jedes Spiel hat nervige Berater in so einem Aufbau, die schlagen aber nochmal dem Ganzen den Boden aus. Du hast den nervtötendsten Witzbold, der sich für witzig hält, ein alter, witziger Mann, der selbst sagt, er ist lustig und Sprüche bringt, die selbst in den 50ern nicht komisch waren. Oh je. Also der Satz, der mir immer noch im Hirn geblieben ist, wie er seinen Satz beendet mit: Ach, das war so toll, da habe ich mir glatt in die Hose gestrullert. Oh Gott. Oh, da krieg ich schon Aggression, wenn ich an den Typ denke. Und wenn du ihn endlich geschafft hast, dass er deinen Park verlässt und du dir denkst, ja, verpiss dich, geh weg, kommt deine Mission später wieder, dieser Penner. Dann hast du die Ingenieurin, was ja an sich, ich fand die Mixtur aus Geschlechterverteilung auf die Berufe hätte gut gepasst, wenn du danach nicht alle Klischees, die du versuchst auszuhebeln, in einen Charakter quetschst. Es musste nicht nur ein weiblicher Ingenieur sein, der super begeistert für Technik ist, nein, im Gegenteil, auch noch super innovative Ideen, die so nie funktionieren könnten, um dann Ableitungen zu treffen, was funktioniert. PS, sie hat dann auch noch einen Rollstuhl, den sie sich selbst gebaut hat. Um so alle Klischees einmal durchzubedienen. Ich glaube, die LGBTQ-Szene hätte man auch noch untergekriegt, wenn es zu Programmierzeiten groß gewesen wäre. Dann hast du auf der anderen Seite noch eine Wirtschafterin, die die ganze Zeit behauptet, ihr liegt der Profit dieses Parks am Herzen, sie aber bei keiner dieser verrückten Ideen, die unwirtschaftlich sind, hochriskant, auch nur irgendein Gegenargument bringt, sondern sie steht nur dran, wir müssen auf den Profit achten, denn ich bin CEO. Was wie das komplette Gegenteil von der Ingenieurin ist, du hast hier eine Frau in Führungsposition, die aber eigentlich nichts sagt und allem zustimmt. Also wieder total Klischee bedient. Damit wir ja beide Seiten abdecken. Wir haben einmal Klischee aufgelöst und einmal befeuern wir das Klischee total. Der alte Knacker Spinner ist so typisch klischeehaft alte Männer, die sich für witzig halten und eigentlich im Leben nichts mehr verloren haben. Es mag hart klingen, aber so führt der Typ sich auf. Als wäre er schon längst 10 Jahre über der Rente hinaus. Oh je. Und dann hast du auf der anderen Seite den typischen Schlips-Brillenträger, der nur auf Zahlen, Fakten und Daten guckt. Ja, aber die Zahlen sagen, das ist viel zu risikobehaftet. Ja, wir können es schon eingehen, aber ich möchte doch zu bedenken geben, dass es sehr risikobehaftet ist. Wir müssen die Risiken im Auge behalten. Wir müssen alles auch sicher machen. Einen klischeehafteren Schlipsträger gibt's nicht. Und die reden nicht nur am Anfang der Mission, nicht nur am Ende der Mission. Nein, die ganze Zeit gehen sie dir auf den Sack, während du 2 Stunden irgendeine behinderte Mission spielst, um irgendwelche Ziele zu erreichen, in denen du irgendein Forschungslevel brauchst. Es geht in diesen Zielen seltenst um deinen Park. Du musst ein Forschungslevel haben, du brauchst einen bestimmten Bekanntheitsgrad oder du brauchst einen bestimmten Happiness-Faktor, die du alle beurteilen kannst, indem du dich nicht darauf konzentrierst, einen abwechslungsreichen, schönen Park aufzubauen. Nein, du baust überall Futterbuden hin, damit die Leute zufrieden sind. Du baust überall dann auch noch die Attraktionen hin mit den größten Smiley-Faktoren, passt, und die mit den größten Tröten. Wenn eine Attraktion langweilig wird, reißt du sie ab und baust exakt dieselbe wieder hin. Ja. Und sie läuft wieder von vorn, weil es ja was Neues. Oh Mann. Und die von Wirtschaften wollen wir gar nicht erst reden. Es ist anscheinend wirtschaftlich, wenn dein Park schlecht läuft. Ist es nicht wirtschaftlich, die Buden einzureißen, die keinen Profit bringen? Nein, du musst mehr Personal einstellen. Hä? Mehr Personal sorgt dafür, dass dein Umsatz steigt. Hä? Wenn er dann am Abflachen ist und irgendwo auf so einem Peak sich befindet, schmeißt du einfach alle Leute wieder raus und der Umsatz steigt, weil du ja dir dann die Personalkosten sparst. Oh wow, what the fuck. Und wenn es dann wieder komplett einbricht, weil eine Attraktion gerade ausfällt, ja dann musst du ganz schnell wieder viele Animateure einstellen, dass die Leute zufrieden bleiben. Und die Story, die macht nicht mal Sinn, so schlecht sie auch geschrieben ist. Du hast eine fucking Mission, in der du den ganzen Park aufkaufen sollst, bevor dein Gegenspieler das macht. Damit er nicht den Staudamm einreißt, um eine Attraktion von diesem alten Knacker einzureißen. Sorry, ich kann jetzt hier nicht um den Spoiler rum. Dann kaufe ich diesen Scheißpark. Ich habe so gut gewirtschaftet, dass ich den ganzen Park... Er hat keinen einzigen Quadranten von diesem Park bekommen, der Gegenspieler. Ich kaufe den Staudamm. In dem Moment wird die Zwischensequenz getriggert und er reißt den Staudamm ein. Dieser Staudamm gehört mir. Mein Besitz, mein Eigentum. Was hat der Gottverdammt nochmal mit seiner Abrissbirne auf meinem Grundstück zu suchen? Das ist nur, damit er den Park einreißen kann und dieser alte Knacker endlich weg ist. Und die letzte Mission ist noch der größte Schwachsinn, den ich jemals erlebt habe. Du hast ein Grundstück, das gehört dir. Nein, der Gegenspieler will dich jetzt kaputt machen, deswegen baut er einfach Parkplätze auf dein Grundstück für seinen Park. Und um dem zu entgehen, musst du deinen Park in die Luft bauen. Ja, richtig, du musst Schwebeplattformen nehmen. Und was brauchst du dafür? Natürlich brauchst du die Glücklichkeit deiner Kunden, um überhaupt auf die Idee zu kommen, so eine Plattform zu bauen. Und dann ist es doch nicht mal irgendwie inhaltlich zusammenhängend oder dass die ganze Wirtschaftsfunktionen Sinn ergeben. Auf einmal, einfach nur weil das Spiel buggy ist, schalten sich Fahrgeschäfte aus. Die sind aktiviert, Knopf ist auf an, aber kein Besucher geht mehr rein. Und sie beschweren sich ständig, dass deine Parks, also deine Attraktionen geschlossen sind. Nein, sind sie nicht. Geht einfach rein, ich habe sie angeschalten. Was hilft? Ausschalten, einschalten in 50% der Fälle. In den anderen Fällen musst du die Attraktion einreißen, was dir nur 80% der Ausgaben gibt und musst sie dann nochmal neu bauen. Was bei Achterbahnen eine unglaubliche Frechheit ist. Du kannst da super kreativ werden, aber ich würde niemals in diesem Scheiß-Game eine teure Achterbahn bauen, weil die fährt für ein halbes Jahr und danach gehen die Leute nicht mehr rein, weil sie behaupten, die Attraktion ist zu. Dass ich dieses Spiel durchgespielt habe, die letzte Mission, ich habe es mit jemandem auf YouTube, dem einzigen Streamer, der es auch durchgespielt hat, ich habe angeguckt, wie der es macht. Und seine Aussage war, ja, ich habe 5 Anläufe gebraucht und dann mit Glück gewonnen, weil ich keinen Fehler in dem Spiel hatte. Egal, wie gut dieses Thema ist und wie sehr es mich packt, das ist... Es ist ein buggy Mess. Okay, alles klar. Oh Mann. Endlich ist es raus! Die Schläfe pocht, es ist raus. Ich muss über dieses Drecksgame nie wieder nachdenken. Ich muss nicht mehr drüber sprechen. Ich kann es in der Versenkung verschwinden lassen, in der es aufgeploppt ist. Und ich hasse es, dass ich es zum Release gekauft habe und dafür 60 Tacken bezahlt habe. Ja, keine Das sind 70 Euro zu viel. Ja. Jürgen, dein schlechtestes Game des Jahres. Da haben wir ja heute noch nicht genug drüber gerantet, nicht wahr? Final Fantasy 16. Oh! Denn auch ich möchte noch ganz kurz sagen, wie scheiße dieses Spiel ist. Es fängt ja eigentlich damit an, dass das Kampfsystem sterbenslangweilig ist und sich von Anfang bis zum Schluss überhaupt nicht verändert, außer dass du halt von jeder S-Bar halt eine Fähigkeit dazu bekommst. Yep, und am Ende nutzt du eh nur 3. Ja, am Ende benutzt du sowieso nur die dicke Faust von Titan oder für die Crowd Control und sonst gar nichts. Richtig, das war's. Und die Kämpfe ziehen sich immer 600 Jahre, egal welche Kämpfe. Und immer, das heißt, wir müssen uns beeilen, Ja, jetzt musst du aber erstmal noch 3 Arenen mit sinnlosen Kämpfen machen. Ist das nicht toll? Und da kommen 3 dicke NPCs um die Ecke, die du jetzt kaputt haben musst. Die Ewigkeiten dauern länger als jeder Bosskampf. Viel Spaß! Ja, das Schlimmste ist, nachdem du diese halbstündigen Bosskämpfe gegen die Espers hattest, die dauern jedes Mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Es ist zum Kotzen. Ja. Und wirklich, absolut. Spätestens in der letzten Phase, wo du nochmal 5 Minuten bist, denkst du dir nur noch, kann der Scheiß nicht endlich vorbei sein? Und wenn du das alles hinter dir hast, hast du dann erstmal 3 Stunden sinnlose MMO-Lauf- und Fetch-Quests. Jedes Mal danach. Gottverdammt. Geh noch mal überall hin. Ja, wir müssen zu unseren Verbündeten gucken, ob es denen gut geht. Und dann kommst du hin. Ja, da sind schon wieder die gleichen Monster, die du die letzten 30 Stunden verprügelt hast. Kannst du die noch mal für uns verprügeln? Kommst du in die nächste? Kannst du nochmal die Monster für uns verprügeln? Gehst du in die nächsten? Geht's euch gut? Nee, aber du kannst da vorne die Monster verprügeln. Du kriegst halt nicht mal irgendwie guten Loot oder so. Nein. Das Loot-System ist Bullshit. Das existiert nicht. Und es ist so, das Beste war, das habe ich euch beiden ja damals geschrieben gehabt, wo ich das Spiel mal wieder angeschmissen habe, es mit Carla spielen wollte, weil wir es einfach hinter uns bringen wollten. Und ich spiele das so eine halbe Stunde, ich spiele es eine Dreiviertelstunde, ich spiele es eine Stunde und denkst mir so, sag auch zu Carla nur so, guckst du hier rüber, eigentlich könnte ich jetzt auch ein gutes Spiel spielen. und auch Carla saß da so, weil ich habe gerade Markus und meinen Platz 1 der Liste gespielt gehabt, ja. Und sie sagt, obwohl sie gar nicht so viel damit zu tun hat, dachte sie, spiel lieber das. Und dann haben wir es wirklich ausgemacht. Weil wir uns so fucking gelangweilt haben. Weil es gibt nur eine einzige positive Sache an dem Spiel und das ist der deutsche Sprecher von Clive. Ja, der gibt sich Mühe mit dem, was er hat. Großer Shoutout an Vincent Fellow, der da seine ganze Leib und Seele in ein Scheißspiel gesteckt hat. Ja, das ist so, er kann ja nichts dafür, dass ihm so scheiß Lines da reingelegt werden in den Mund. Ja? An ihm lag es definitiv nichts. Weil ich bin großer Fan seiner Arbeit, aber meine fucking Fresse ist das Spiel scheiße. Und wenn ich ihn noch einmal Joshua brüllen höre, dann zerbreche ich die CD jetzt mal ohne Spaß. Du wirst dieses Spiel also nie durchspielen. Ich werde mich genauso wie du bis irgendwann in den nächsten 10 Jahren bestimmt nochmal hinsetzen. Ja, aber er wird bestimmt nochmal Joshua. Ja, bestimmt. Aber nicht nur einmal. Und dann zerbrichst du die CD und kannst es nicht mehr spielen. Du glücklich. Nee, aber es ist so mehr oder weniger offensichtlich, woraus es hinausläuft. Und, um Stefan zu zitieren, fuck this game. Ja, es ist halt so furchtbar. Und ich habe schon lange kein so schlechtes Final Fantasy mehr gespielt. Ja, es ist unglaublich. Ja. Da würde ich mich ja eher über ein Dirge of Cerberus Remake freuen, jetzt mal ohne Spaß. Oh, ohne Scheiß, ohne Witz. Da spiele ich lieber das mit der PlayStation 2 Steuerung nochmal durch. Yes. Ihr wüsstet aber nicht, was da kommt bei dem Remake. Es könnte schlimmer werden. Wahrscheinlich eine Kooperation mit Final Fantasy 16 oder so. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, jetzt haben wir alle drei hart darüber gerantet. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich geworden, dass wir keine Fans von Final Fantasy 16 sind. Nope. Und ich verstehe genug noch einen Satz dazu noch und ich kann nicht verstehen, wie irgendjemand das Spiel in irgendeiner Form verteidigen kann, weil es halt wirklich, wirklich langweilig ist. Mittelmäßiger Bullshit. Yes. So. Kommen wir zu meinem Platz 1 der schlechtesten Games des Jahres. Da kann ich einleiten mit einem Satz: It just works. Fuck you, Todd Howard. Jesus fucking Christ. Nein, du spielst das Spiel nur falsch, Stefan. Ja, ja, genau, richtig. Es Langeweile gehört zum Spielerlebnis. Ja, richtig, ja, ja. Die Planeten müssen alle Copy-Paste sein mit denselben Gegnern an derselben Stelle, mit demselben Basen an derselben Stelle, mit demselben Loot an derselben Stelle. Fuck you, Todd Howard. Ja, das ist ja bei uns im Weltall genauso. Gott, verflucht nochmal. Scheiß auf Starfield, Alter. Leck mich am Arsch. Dieses elendige Mistgame. Oh, wenn ich überlege, das sollte ein PS5-Exclusive sein und dann hat Microsoft einfach Bethesda gekauft. Könnt ihr behalten. Danke. Kein Problem. Brauche ich nicht für die PlayStation. Ja, kein Problem. Ich habe ja die Xbox One S-Version gespielt. Das heißt, ich habe halt die schwächere Xbox von den beiden. Die S ist einfach die beschissenere Konsole. Sie ist eine abgedatete Xbox One. Sie ist eine abgedatete Xbox One S. Ist so. Dieses Ding läuft auf diesem Teil ruckelnd, langsam. Man könnte es vergleichen mit der PlayStation 4 Version von Cyberpunk 2077. es sieht genauso aus. Grau, matschig, hässlich. Das Kampfsystem ist absolute Katastrophe. Du hast Input-Lag ohne Ende in diesem Scheiß-Game. Du hast Input-Lag, du hast die langweiligste und schlecht geschriebenste Story, die ich jemals gelesen habe oder jemals gehört habe. Du hast Charaktere, wo du meinst, ihr seid doch mit AI geschrieben. Das ist doch nicht wahr. Kann doch nicht wahr sein, dass ihr so schlecht seid. Das Spiel ist storytechnisch die reinste Katastrophe. Ich habe danach Skyrim nochmal angefangen, weil ich mir dachte, Skyrim war doch nicht so mies, oder? Da habe ich 8 Stunden Skyrim miteinander gespielt und festgestellt, nope, Skyrim war großartig. Was ist denn dieses Spiel so schlecht? Spielt lieber The Outer Worlds. Die Antwort, ja, ohne Witz, spielt lieber The Outer Worlds. Die Antwort ist alles. Alles an diesem Game ist schlecht. Wirklich. Die Story, das Gameplay, das Loot-System, du kannst kein Bösewicht sein. Weil wenn du danach irgendwo hinfliegen willst, wirst du gescannt auf Schmuggelware. Du kannst nichts schmuggeln. Du wirst automatisch gescannt. Danach wirst du automatisch, entweder musst du Strafe zahlen oder wirst automatisch ins Gefängnis gesteckt und dir wird alles wieder weggenommen. Du kannst nicht mal in irgendeinen random Laden gehen auf irgendeinem Planeten und dort eine Waffe klauen, die besser ist als deine, weil du keinen Bock hast, dafür zu bezahlen. Die wird automatisch gehandelt als Schmuggelware. Das ist Bullshit. Kein Mensch hat gesehen, dass ich die geklaut habe. Automatisch Schmuggelware, wenn sie irgendeinem Planetensystem bist, wirst du automatisch gescannt. Du musst dir vorstellen, du möchtest gern von dem Planeten auf dem Planeten. Ne? Hm. Ganz einfach. Du drückst auf die Karte. Ladebalken. Du drückst auf den Planeten. Ladebalken. Du drückst darauf, dass du darauf landen willst. Ladebalken. Du landest im Weltall. Danach möchtest du auf den Planeten. Du wählst den Planeten an. Ladebalken. Du landest den Planeten. Ladebalken. Dieses Warten Spiel hat. Ist ein Feature. Ja, ohne Witz. Es hat Ladebalken ohne Ende. Die haben so viel Bullshit in dieses Game reingepackt. Und versuchen sich zu rechtfertigen damit, dass das Spiel scheiße ist. Es wird immer schlechter bewertet auf Steam, was ich gut finde. Was ich absolut großartig finde. Damit die Leute merken, ja, kacke, wir haben echt Mist gebaut. Aber anscheinend sind die so dermaßen blind, was das angeht, und gehen komplett falsch ran. Gehen in einen Community-Post und sagen, ja, das Spiel, wie ihr schon gesagt habt, das Spiel muss langweilig sein. Ja, im echten Weltall ist das doch genauso leer. Ich spiele ein Videogame, verfluchte Scheiße. Ich bin kein Raketenwissenschaftler, der in den All fliegt. Ich spiele doch nur ein Videospiel. Basenbau ist nutzlos. Du hast Illusion of Choice, was Quests angeht. Normalerweise in Fallout 4 zum Beispiel hattest du eine Möglichkeit, du hast so einen random Charakter getroffen und gesagt, hey, kannst du mir da hinten helfen? Da sind so ein paar Leute. die mir meine Sachen weggenommen haben. Sagst du, ja, mach ich. Gehst da hin, knallst sie ab, klaust dir einen Scheiß. Dann sagst du, weißt du was, fuck it, knallst den Typen ab, klaust dem seinen Scheiß. Fertig. Cool. Und kannst dann weiterlaufen. Nice. In dem Game, ein ganz kleines Beispiel. Ich habe auf einem random Planeten habe ich eine Bohrfirma gefunden. Die haben gesagt, einer unserer Leute ist weg, der ist abgehauen. Kannst du den zurückbringen? So, klar, mache ich, kein Problem. 2,5 Kilometer über diesen Planeten gelaufen, ohne eine Möglichkeit, auch nur ansatzweise dahin zu kommen, außer laufen. Keine Fahrzeuge, nichts. Laufen um dich herum, nur langweiliger Dschungel und Sachen, die du scannen kannst, sonst gar nichts. Hab den Typen gefunden. Ich hatte folgende Auswahlmöglichkeiten. Komm zur Arbeit. Mich interessiert dein Scheiß nicht. Oder ich besteche ihn, damit er zur Arbeit geht. Oder ich überrede ihn, damit er zur Arbeit geht. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe ihn umgebracht, habe gesagt, komm, fuck it. Die Mission ist automatisch gescheitert. Das heißt, Illusion of Choice. Ich habe keine Wahl. Du hast in der Hauptquest keine Wahl, Leute zu bescheißen. Du musst einem bestimmten Pfad folgen und das ist für ein Bethesda-Game aber nur Blödsinn. Das Spiel ist eine absolute Enttäuschung. Eine absolute herbe Enttäuschung gewesen, Meister. Ich bin froh, dass ich nur im Game Pass mit dem Spiel gespielt hätte, weil ich wäre ziemlich pissed gewesen, wenn ich für das Game 70 Euro hätte gezahlt. Oder 100 irgendwas für die Spiele des 3 Tage vorher Edition. Ganz ehrlich, ich bin. Selbst die 10 Euro sind 100 Euro zu viel. Also, das ist schon. Also, das ist eine. Dieses Spiel ist eine absolute Frechheit in jeglicher Hinsicht. Das Zweiten ist furchtbar langweilig. Das Schießen ist immer nur grauenhaft. Vor allem auf der Xbox Series S Version. Ich hatte erst echt Angst um die Version, weil ich mir dachte, oh, kann bestimmt nicht gut laufen. Dann kam der meines Erachtens schlechteste YouTube-Kanal der Welt, Digital Foundry, und hat gesagt, ja, diese Version funktioniert absolut großartig auf der One S. Ich hab's gespielt. Nein, tut's nicht. Wie viel Geld haben die euch in den Arsch geblasen? Damit ihr denen sagt, dass das Spiel so gut läuft. Das Spiel läuft absolut nicht gut. Das Spiel läuft fürchterlich. Egal wie viele Updates sie draufschmeißen, aber das Spiel wird verteidigt. Ich check's nicht. Von Leuten wird es immer noch verteidigt. Ich check's nicht. Aber ich hoffe, sie haben gesagt, ja, wir machen jetzt dieses, es ist jetzt das Ende des Jahres Update und nächstes Jahr kommen Erweiterungen und auf jeden Fall noch ein Haufen Patches. Sie haben gesagt, ja, super, danke. Nein, danke. Fuck you, Bethesda. It just works my ass. Fuck you. Dann. So. Da kommen wir aber. Was loswerden. Oh ja. Kommen wir aber endlich zu unseren Spielen des Jahres. Bei euch beiden weiß ich es ja schon, da weiß jeder andere auch, der zugehört hat. Deswegen sage ich einfach, sagt mir doch bitte gleichzeitig, was euer Game des Jahres ist. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Selbstverständlich ist es Baldur's Gate 3 bei euch. Auf jeden Fall. Erzählt mir doch bitte, warum. Bitte erstmal der Jürgen. Weil es wahrscheinlich das Rollenspiel ist, wo du die größte Freiheit hast, dich zu entfalten. Egal, ob es im Kampfsystem ist, ob es in deinen Entscheidungen ist. Egal, was du machst, alles hat eine Auswirkung. Und du kannst in 9 von 10 Fällen kannst du alles tun, was du willst. Alles. Und das habe ich so in dem Spiel noch nicht erlebt. Und ich habe es noch nicht beim Ansatz ausgereizt, was du tun kannst, weil ich immer noch viel zu konventionell denke beim Spielen. Und das ist so diese Tiefen, die ich gerade im nächsten Jahr dann, wenn ich halt mein Gaming von neuen Spielen zurückschraube, ein bisschen versuche, die FOMO zu umgehen, einfach mal ein bisschen ausloten möchte, was ich eigentlich alles in dem Spiel tun kann. Absolut, ja. Also das Spiel ist one in a million. Ist es auch. Es wird, egal was sie jetzt machen, es wird nie wieder so ein Game geben, es wird nie wieder so ein Hype geben darum, es wird nie wieder so dermaßen krass gut werden. Es ist halt einfach genau das Gegenteil von dem, was du gerade erwähnt hast. Diese Illusion of Choice, die gibt es bei Baldur's Gate einfach nicht. Weil du immer eine Wahl hast. Du kannst bis zur letzten Sekunde, kannst du deinen besten Freund noch in die Pfanne hauen. Du kannst es tun. Ist vielleicht nicht die beste Entscheidung. Richtig. Aber du kannst es tun. Aber du kannst es machen. Es ist halt eine D&D-Kampagne. Es ist wirklich eine absolute, richtig gut gemachte D&D-Kampagne. Das allererste Mal, dass man tatsächlich fühlt, dass man eine Dungeons and Dragons-Kampagne spielt. Ja, dass du halt wirklich eine Rolle spielst, einen Barden spielst, dass du halt wirklich einen stumpfen Krieger spielst, dass auch deine Rasse einen ganz klaren Unterschied macht. Ich meine, ich habe als allererstes einen Drow, also einen Dunkelelfen, gespielt, kommen in dieses verfallene Dorf im ersten Akt und das wird ja von Goblins kontrolliert. Und sie haben halt Angst vor Dunkelelfen, weil die halt sehr viel Respekt vor deren dunkle Natur haben. Und ich komme halt dahin und so, ha, wir haben dich in der Falle ein Dunkelelf. Hi, Sir. Tut uns leid, dass wir dich angeschrien haben. Und du kannst dich dann entscheiden, ob du hast das letzte Mal dein Maul aufgerissen und ihn einfach platt machst. Und da sagst du, ich hoffe, dass der Respekt jetzt bleibt, sonst ziehe ich dir die Hammelbeine lang. Ja? Und dann lassen sie dich einfach in Ruhe. Du musst denen keine Angst einjagen, die haben einfach so schon Angst vor dir, einfach weil du ein Dunkelelf bist. Voll geil. Und das ist ja nur eine von 6 Milliarden Sachen, wo du Einfluss drauf nehmen kannst. Du hast so viele Möglichkeiten. Du hast Dinge, die vorher noch nie passiert sind, wo du dann das Spiel nochmal durchspielst. Habe ich auch schon von sehr vielen Leuten gehört. Oder sind Dinge, die ich noch vorher noch nie gesehen habe. Irgendwelche Völker, von denen ich nicht mal wusste, dass die existieren. Mit denen rede ich urplötzlich und so weiter. Es ist halt ein wirklich Choose-Your-Own-Adventure-Game. Allein, wo ich mit Markus gesprochen habe über ein und dieselbe Quest und Markus so, hast du ein anderes Spiel gespielt? Weil es so einen krassen Unterschied macht, was für Entscheidungen du triffst, was für Probationen du triffst oder eben nicht triffst, wie gründlich du was untersuchst oder eben nicht untersuchst. Es ist halt so großartig. Ja. Markus, warum ist bei dir Baldur's Gate 3 auf Platz 1? Viele Gründe wurden ja schon genannt. Du hast in diesem Game eine absolute Freiheit, alles zu tun. Jederzeit auch die Seiten einfach nochmal zu wechseln, weil es gibt nicht den Moralbalken, der nach oben oder unten schwingt. Du kannst dich einfach jederzeit entscheiden, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr böse zu sein, jetzt bin ich gut. Und das ab dem Punkt, wo du willst. Du kannst auch sagen, ihr gebt mir so auf die Nerven. Nee, ich mache euch platt. Und es fühlt sich wirklich an, als würdest du eine D&D-Kampagne spielen. Du hast alle Entscheidungen. Wenn du die Rolls lässt, wie sie sind, und nur mit Karma-Points arbeitest, es kommt nie raus, was du willst. Weil manchmal vergeigst du es einfach. Aber selbst dann, es geht weiter. Und du hast so viele Möglichkeiten, auch wie die Charaktere, deine Companions mit dir umgehen, die du einfach nur durch Entscheidungen herbeiführst. Du kannst sie auch richtig auf die Schippe nehmen. Mein erster Run war, ich habe gebetet, dass ich wenigstens noch 3 Companions habe, damit ich mir keinen kaufen muss. Weil egal, was ich gemacht habe und wie ich versucht habe, die Leute am Leben zu erhalten, sie sind einfach weggestorben. Das kann ich nicht sagen. Die sind gestorben. Wegen mal ein Roll-Fail, mal einfach auf die Geschichte oder eine Drohung, sie für eine leere Drohung gehalten und dann einfach weitergegangen und gesagt, ja, mach's eh nicht. Es gab da so viele Möglichkeiten und das, was ich vorher jetzt zum Beispiel bei meinem Hate Game of the Year als klischeehaft verankert, Hauptsache damit es auch drin ist, diese ganze Diversity-Geschichten, also ich möchte nochmal betonen, ich bin nicht gegen Diversity, aber es muss gut verpackt sein und auch Baldur's Gate schafft das. Ohne Probleme. Es gibt dort alles. Es gibt dort alles. Und das ist normal. Und es fühlt sich so gut an, dass einfach alle Arten von zwischenmenschlichen Interaktionen... Es fühlt sich nicht erzwungen an. Genau. Es fühlt sich natürlich an. Es ist da. Es ist einfach da. Ja. Und es ist so natürlich, es gibt alle Arten von zwischenmenschlichen Interaktionsmöglichkeiten. Und dann hast du das Ganze ja auch noch rassenübergreifend. Also mit verschiedenen Völkern, Rassen innerhalb der Völker und... Gott, ich könnte immer schwärmen und es ist eins der Spiele, die es geschafft hat, dass ich nach 70 Stunden durchspielen gleich den zweiten Run gemacht habe mit meinem Maschinengewehr-Magier, der alles in die Luft gesprengt hat. Und auch dort bin ich bei einem Ende gelandet, von dem ich mir irgendwann gedacht habe, okay, das geht. Cool. Oder ich, der gerade den zweiten durchlaufenden Baden spielt, der einfach versucht, in alle Höschen reinzukommen. Es ist fantastisch. Ja, oder jetzt in meinem dritten Run, weil mein Ziel ist ja tatsächlich Spiel Nummer 50 Baldur's Gate 3 zum dritten Mal. Und es spielt sich nochmal, selbst beim dritten Mal. Ich hab's euch heute schon erzählt. Ich bin durch den zweiten Akt durch und dachte mir, spiele ich ein anderes Spiel? Wow. Was? Man kann dich angreifen. Wow. Und es ist so übelst, wie ich jetzt schon wieder Bock allein durch diesen Run bekommen habe. in Akt 2 schon wieder drei Sachen ausprobieren zu wollen, ob das auch anders geht und was dann passiert. Es hat immer so eine Ketten, so eine Domino-Wirkung. Es passiert irgendwas, du triffst eine Entscheidung, es kommt was dabei raus und da gibt es so leichte Andeutungen, ja Moment, das wäre ja vielleicht auch anders gegangen. Die aber in deinem Kopf passieren und nicht, weil das Spiel dir sagt, hey, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Das ist so unglaublich befeuernd, wie du beim Spiel immer wieder motiviert wirst, neu zu denken. Und auch diese Klassenkombinationen. Wenn du Multiclass, also wenn du es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad machst und Multiclassing freischaltest, was es da für Optionen gibt. Ich will unbedingt zum Beispiel einmal als Mönch alleine spielen, ohne Companions. Kannst du. Um zu prüfen, wie weit komme ich. Mönch ist eine Maschine. Du kannst da quasi einen Super Saiyajin erschaffen, ja. Ja. Und es ist halt auch übel, weil auf einem leichten Abenteuerschwierigkeitsgrad ist das Spiel nur am Anfang schwer. Aber je weiter du in der Geschichte voranschreitest, je mehr Level du kriegst, je mehr Skillpunkte du verteilen kannst, desto leichter wird's. Was auf höheren Schwierigkeitsgraden eigentlich den gegenteiligen Effekt hat. Du bekommst mehr Fähigkeiten, du hast mehr Auswahl, der Gegner aber auch. Und da wird deine Ausrüstung unglaublich wichtig. Weil es wird ja alles im Hintergrund auch nur gewürfelt. Ist mir auch schon passiert, dass ich dann in einem Kampf stand und kritischer Fehlschlag. Du denkst dir, was geht ab? Ich habe die größte Kampfmaschine gebaut, die es gibt und sie trifft nicht. Und den Kampf drauf, haut's zweimal zu und der Gegner tot. Würfeln. Background würfeln und so fühlt sich's an. Und auch da, mir geht's so, dass ich nächstes Jahr dieses Spiel noch viel mehr kennenlernen will, weil ich denke jetzt noch in den Bahnen, wie ich solche Spiele immer spiele. Mein Good Run 2, wo ich dann auch mal machen kann, was ich will, wenn ich die Geschichte kenne und fürs zweite Date. Und Evil Run. Und jetzt gibt's noch zig Runs, die ich probieren will und wo ich Klassenkombinationen testen möchte, Rassen austesten, die es da gibt. Einfach wie die Leute reagieren. Und was du dort alles auch mit Überzeugung erreichen kannst. Das ist so übel, du kommst um Kämpfe rum, einfach nur weil du dir denkst, hey, vielleicht rede ich mich raus. Ja, das kannst du alles, das stimmt. Du kriegst aber die Erfahrungspunkte. Wenn du das schaffst, dadurch diese Mini-Quest abzuschließen, kriegst du die Erfahrungspunkte ja trotzdem. Ja. Das heißt, du verlierst nicht mal XP. Nee, ich habe ja auch, kleiner Spoiler, in Kapitel 2 die meisten, eigentlich alle Bosse dazu bekommen, sich selbst umzubringen. Und dadurch kriegst du trotzdem dieselbe Erfahrung, wie als ob du sie angreifst. Das ist cool. Du kannst dich für bestimmte Pfade einfach so entscheiden. Das finde ich super. Du kannst mit allen reden, kannst anstatt zu kämpfen, kannst du mit allen reden. Das ist halt ein fantastisches, großartiges Dungeons & Dragons Game, das sehr, sehr viele neue Spieler rangezogen hat. Was ich sehr cool finde, dass alte Spieler natürlich, die Fans von solchen Games sind, extrem erfreut hat. Und ich halt auch sage, es ist ein fantastisches Game. Und bei allem One in a Million Game möchte ich halt trotzdem noch erwähnen, um auch zu zeigen, dass ich da kritisch rangehe. Es ist bei weitem kein perfektes Game. Nee, ist auch nicht. Weil jeder, der hört, und das ist jetzt kein Spoiler, ich möchte nur das unbedingt loswerden, man verpasst sehr viel, wirklich sehr viel an Story, wenn man in diesem Spiel versucht, so wenig wie möglich zu rasten. Weil viel Content rund um deine Companions passiert einfach bei einer langen Rast. Die lange Rast kostet dich aber immer Ressourcen, sie gibt dir das Gefühl, dass Zeit vergeht. Und wenn du es wie ich spielst am Anfang, so wenig wie möglich rasten, ja, dann wunderst du dich auf einmal, warum reden denn meine Leute nicht mit mir? Ja, Herrschaft, die hassen mich alle. Und dann sterben sie einfach weg, bevor du erfährst, was mit ihnen los ist. Oh no, what did I do? Und das ist auch so ein Manko, das mir einfach aufgefallen ist, weil ich im zweiten Run durch höheren Schwierigkeitsgrad wesentlich öfter rasten musste. Und auf einmal sabbeln die mich zu. Und lieben mich innerhalb vom ersten Akt und nicht erst im dritten. Wie gesagt, es ist ein großartiges Spiel. Ich kann bei euch beiden sehr gut verstehen, dass ihr das auf Platz Nummer 1 des für euch besten Games des Jahres gelegt habt. Absolut, 100%. Wollt ihr endlich wissen, was mein Platz Nummer 1 ist? Ich kann es eigentlich kaum erwarten, ehrlich gesagt. Ehrlich, das ist die Frage, die sich bei euch, glaube ich, schon wochenlang das gequält ist, das ist eigentlich hat. Genau ja, das, worauf ich das ganze Jahr schon hingefiebert habe. Jetzt kommt Fire Emblem. Ja, genau. Ehrlich gesagt wollte ich den Joke bringen, aber dann habe ich gedacht, nee. Ich will nicht, dass die Leute den Call verlassen und mich nie wieder anrufen. Wäre schlecht. Nein, mein Game des Jahres. Dieses Game, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich erscheint. Als es angekündigt wurde, war ich von Anfang an schon tierisch gehypt. Als es dann rauskam, war ich noch gehypter, weil ich hätte nicht gedacht, dass diese Spieleschmiede immer ein Banger nach dem anderen raushaut. Und auch mit diesem Teil ein fantastisches, cineastisches Meisterwerk erschaffen hat. Und zwar für mich das beste Spiel des Jahres 2023 ist Alan Wake 2. God damn, dieses Spiel ist einfach nur fantastisch. Eine geniale, großartige Geschichte, als ich schon lange nicht mehr erlebt habe, in einer Hard-Horror-Action-Game, eine so dermaßen geniale Geschichte, verzwickt, verwirrend, auflösend gleichzeitig, sehr, sehr geil gemacht, dass endlich die Geschichte von Alan Wake vor allem weitererzählen darf und fertig und auch in der Art fertig erzählen darf. Gameplay-technisch ist es halt ein ganz normaler Survival-Shooter, was mich aber ehrlich gesagt nicht gestört hat, weil ich das ganz gut fand, das hat ganz gut gepasst im Gegensatz zum ersten Teil, der mehr Action-Shooter war. Dieses Spiel setzt unglaublich hart auf Atmosphäre und es schlägt den Nagel in den, Kopf, absolut. Storytechnisch großartig, gameplay-technisch war es echt gut, atmosphärisch fantastisch. Es sieht wunderschön aus auf der PlayStation. Ich habe die PlayStation mehr untergespielt, obwohl es auf der, ich glaube, niedrigen Einstellung läuft, soweit ich weiß. Trotzdem sieht es wunderschön aus auf der PlayStation. Das ist der beste Soundtrack, den ich seit langer Zeit gehört habe in einem Videogame. Es hat eins der besten, großartigsten und bescheuertsten Levels, die ich je gespielt habe, wo ich ernsthaft davor saß, während ich dieses Level gespielt habe, wo es gestartet hat, ich so, what the fuck? Wie geil ist das denn? Dass ich nicht spoilern werde, was wirklich jeder erleben sollte. Es ist großartig. Ich liebe es einfach nur. Ohne Witz, es ist, es ist so gut. Und ich bin so froh, dass Sam Lake dieses Spiel machen durfte. Und ich freue mich tierisch, wenn es in dieser Welt von Remedy endlich weitergeht. Es wird DLCs zu dem Game geben, die werde ich mir mit Sicherheit reinziehen, weil ich habe mir die Version gekauft in dem Season Pass. Es gibt schon neues Spiel Plus und neue Enden. Das heißt, ich werde dieses Spiel nochmal durchspielen und ich werde es auch auf Platin rocken, das weiß ich jetzt schon. Es ist mein Game des Jahres. Es ist für mich eine absolute Empfehlung. Ich möchte nicht so viel über dieses Game sagen, weil ich sonst auszusehen was spoilern könnte. Deswegen sage ich wirklich, wenn ihr auch nur ansatzweise Interesse an solchen Games habt, an guten Stories und an auch verwirrenden, verhakten Stories, die halt auch gut spannend aufgebaut werden, an einer geilen Atmosphäre, an sehr weirden Humor, holt euch dieses Game. Es ist absolut fantastisch. Ich weiß, für PC wird es eine Weile lang nicht auf Steam geben. Es ist ein Epic Exclusive. Haha. Fuck Epic. Und gut, es ist Epic, hat das Spiel bezahlt, deswegen ist es auch bei den Exclusive und halt für die PS5. Dennoch, holt euch dieses Game, wenn ihr noch anderes Interesse daran habt. Ich finde es fantastisch und ich kann es nur jedem empfehlen, der gute Storys haben will und bescheuerte Levels haben will und die Welt von Remedy mag. Deswegen holt euch das Game. Ja. Jetzt haben wir ganz schön gelabert. Ja. Jo. Jesus Christ, das mit dem vorherigen waren das gute 5 Stunden. Wie wir das eigentlich prognostiziert hatten, ja. Wie wir es prognostiziert hatten, tatsächlich, ja, 5 Stunden. Bevor wir euch daraus schicken ins neue Jahr, möchte ich noch ganz kurz euch bei euch beiden bedanken für dieses großartige Jahr, was wir hatten. Für dieses großartige Podcast-Jahr, was wir hatten. Ich weiß, es hat nicht immer geklappt, dass wir alle, dass wir zu dritt was machen konnten. Aber das liegt halt daran, dass wir leider auch ein Leben außerhalb dieses Casts haben. Wir sind leider berufstätig, ja. Ja. Trotzdem möchte ich mich bei euch beiden bedanken für die großartige Unterstützung. Sehr, sehr gerne. Und die großartigen Casts, auf jeden Fall. Ich möchte Markus Mikro danken, dass es Ende des Jahres geschafft hat, gut zu werden. Man braucht nur die richtigen Tools. Großartig. Und es hat ja nur 2 Jahre gedauert. Also. Ja, wie random das jetzt auch in Ordnung ist gebracht wurde. Herrlich. Katastrophe. Auf jeden Fall freut euch auf nächstes Jahr, Freunde, weil wir machen natürlich weiter mit unserem Marvelcast. Der geht natürlich weiter, selbstverständlich. Wir sind lang noch nicht fertig. Da haben wir noch einiges vor uns. Wir sind lang damit noch nicht fertig. Wir machen auf jeden Fall noch einen Haufen Casts, die wir noch rausballern. Nächstes Jahr wird Episode 100 kommen. Da bin ich schon gespannt, was wir tun werden, ehrlich gesagt. Ich hab eine Idee. Mal schauen, ob wir es tatsächlich so durchziehen, wie ich die Idee vorhabe. Hier möchte ich damit ankündigen, dass wir, also dass ich auf dem Blog auch die 27 Folgen von Soulmaniacs alten Podcast veröffentlichen werde, und zwar Geekplätzchen. Mit seiner Erlaubnis darf ich das. Das ist derjenige, der unser Intro gebastelt hat. Er hatte 2020 mit seinem Freund Christian Logges einen Podcast gemacht namens Geekplätzchen, den er leider eingestellt hat. Ich fand ihn gut, und da ich möchte, dass andere Leute den auch wieder gut finden und hören, lade ich den nächstes Jahr unter anderem auf meinem Blog. Damit er halt in Erinnerung bleibt und nicht verloren geht. Das ist immer schade, wenn sowas, was eigentlich ganz Gutes, verloren geht. Das war's. Wir haben es geschafft. Woo! Nächstes Jahr geht's weiter. Es geht direkt weiter mit guten Games. Nächstes Jahr die 100. Ach ja, nächstes Jahr auf jeden Fall die nächstes Jahr die 100. Ja, genau. 100 Games schaffe ich locker, kein Problem. Schlaf schon. Zu Schlaf. Ich schon? Nee, jetzt ist 100 ist unmöglich, glaube ich. Ich glaube, wenn du nicht streamst, ist es. Oder du spielst ganz viele Indie-Games, die nur 2-3 Stunden gehen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber dennoch, nee, 100 ist nicht möglich. Dennoch, Jungs, ich danke euch, dass ihr hier wart und mit mir über die großartigen Games des Jahres geredet habt und über unsere Liste geredet Jederzeit. Habt. Immer gern. Und damit verabschiede ich mich und wir uns ins neue Jahr mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber spielt Baldur's Gate 3. What the fuck are you doing here? Come on. Kannst du auch nebenher spielen, während du den Podcast hörst. Kein Problem. Spielt Baldur's Gate 3. Macht's gut.